Potato is my favorite color of the alphabet. Handelt damit. Wie mit Kartoffeln handeln? Handelt damit. Welche Sorte? Die Kicksorte, die Sorte, wo ein Teil des Profits gespendet wird an die Zerschmetterung des kulturmarxistischen industriellen Komplexes. Und die andere Hälfte geht an die Hinterbliebenen der Kartoffeln. Genau. Sonntagabend, 18 Uhr, Weltraumaffen, kennt ihr ja. Wir sind hier Kultur ohne Zentrum. Nur damit ihr es wisst. Die universelle Ordnung des Unfugs. Sollen wir nicht eintauchen? Also nein. Die Nachricht habe ich mitgebracht. Aber eigentlich auch nur wegen des Titels, weil ich dachte mir, irgendwie das geile Kind, was ist das denn für eine Aussage? Die kommt ja wohl von Asia Argento, ne? Und das geile Kind sprang mich an. Ich meine, so sind Männer halt, Mammon. Das müsstest du bei deiner kein Mann mit dem Schlüfter Das ist ein weißes, männliches Kind. Ja. Das ist eine krasse Aussage, oder? Der hat den Rassismus schon geerbt, praktisch. Und jemand wie Asia Argento, eine Italienerin of Color, die wird davon unterdrückt. Er hatte ja auch angeblich seit der 12er Nacktfotos geschickt und sie konnte sich überhaupt nicht wehren. Sie konnte den Eltern das nicht sagen. Sie konnte nicht zur Polizei gehen und sagen, hier, nix. Und dann springt das geile Kind sie auch noch an. Ich meine, vielleicht war das die Kultur von dem Kind so. Weißt du, der hat das so gelernt. Und meinst du, er ist ein Känguru oder was? Ja, ja. Das ist in Hollywood, ist das alles so. Der hat bestimmt Marcuse gelesen und dann hat er das deswegen gemacht. Eine Giraffe ist nicht größer als eine Maus. Eine Maus ist nicht kleiner als eine Giraffe. Aufklärung führt zum Nationalsozialismus und Faschismus und was weiß ich was. Ja, Kinder. Wisst ihr Bescheid. Ja, aber Frau Argento hat ja wohl so ziemlich alles an Jobs verloren, die sie so nebenbei gemacht hat. Sie darf nicht mehr in dieser Castingshow auftreten in Italien. Es wurden Folgen aus irgendeiner Kochserie mit ihrem verstorbenen Ex-Freund vor der Ausstrahlung in Ablage P gelegt und so. Also sie hat sich da wohl schon, also wundert mich, dass das nicht so ein keine Rettungsaktion gestartet worden ist von den üblichen Verdächtigen. Also man hat es kurz versucht mit diesem Be Gentle, aber so richtig will jetzt irgendwie keiner mehr das unappetitliche Ding anfassen, also die Geschichte, nicht Argento. Ja, ja, aber auch als Kollegin oder als wie soll man sagen, Mitarbeiterfirma oder so, will ja auch wohl nicht so richtig jemand sie haben, als Auftragnehmerin oder so. Für Regie hat die, glaube ich, gemacht, ne, viel. Regie und Schauspielerin, ja. Also Regie nicht so viel, glaube ich. Und ich meine, es ist halt aber auch wieder so ein Symptom. Es kommen so viele zweitklassige Leute als Kinder von erstklassigen Leuten in den Kulturbetrieb. Also Dario Argento, Asia Argento und da gibt die Reihe ist ja unendlich, wie viel talentlose Schweigerzöglinge uns irgendwie in die deutschen Medien gedrückt werden oder Ochsenknechtkinder oder was auch immer für Minderbegabte mit Beziehungen. Das wird auf kurz oder lang auch irgendwie die Unterhaltung, die wir kriegen, schwer beeinflussen oder tut es schon. Ja. Wahre Worte. So, next please. Ja, die Open Society klärt uns darüber auf, dass irgendwelche Steuerhinterziehung und so Frauen am meisten betroffen. Oh nein. Oh nein. Ich finde es auch lustig, dass das die NGO eines Milliardärs verbreitet. Also dann steht da, Dirty Money is a feminist issue. Ja, so wenn dreckiges Geld so ein feministisches Problem ist, ja, dann sollten ja Feministen kein Problem damit haben, einfach eine Geldwäsche aufzumachen, oder? Das Geld zu waschen. Ja, ich meine, gerade Frauen kennen sich doch auch mit Waschen irgendwie am besten aus. Ja, das ist ja genau deren Ding. Die machen das ja. Ja, Alter, was soll das überhaupt bedeuten? So, es geht um Geld. Ja, ich glaube nicht, dass das, was in Venezuela passiert, irgendwie Frauen mehr schadet mit der Inflation als Männern. Ich glaube, das schadet jedem, wenn Inflation da ist. So, Wie ist denn keine das am Ahnung. Ende gemeint überhaupt? Ich meine, dass da jetzt eine Frauenförderung nicht so massiv ausgestattet ist, wie sie sonst wäre, oder? Ich meine, Nee, das kriegen warum dann auch fragst du alle. denn da nach rationalen Erklärungen? Du Sorry, weißt doch, dass auch Entschuldigung. vom Krieg und von eigentlich allem, Klimawandel, Wespenplage, Frauen sind am meisten betroffen. Stimmt. Ja, hier, dreckiges Geld ist ein feministisches Problem. Ich dachte, Feminismus wäre so ein Ding für gleiches Recht für Männer und Frauen. So, was hat das mit Geld zu tun? Das Issue klingt irgendwie auch anders, als wenn sie da irgendwie sich mit beschäftigen wollten oder so, dass sie da, oder als wenn sie schon schwarze Geschäfte machen würden. Also das Ding ist einer feministischen Epistemologie. Oh Gott, mein Gehirn. Ist es ja so, dass man an egal allem sozusagen einfach nur die Frauenlinse aufsetzen möchte. Das heißt, ob das jetzt dann tatsächlich Sinn macht von der Betrachtung her am Ende oder nicht, die Frage ist zweitrangig. Es ist nur immer wichtig zu fragen, wie werden Frauen davon In beeinflusst? der Regel sind die Also, Zusammenhänge schon sinnlos, aber aber es gibt ja eine Erklärung dahinter, die irgendeinen Sinn suggerieren soll. Und die alleine ist dann manchmal schon alleine belustigend oder so. was heißt sinnlos? Also in deren Epistemologie, in der Erkenntnistheorie der Feministin, ist es einfach dauerhaft vorhanden, dass du immer fragen musst, wie werden Frauen davon beeinflusst? Ob Okay. das nach klassischer Logik dann der Fall ist oder nicht, das sei mal noch Ja, ob dahingestellt. ich da zum selben Ergebnis kommen würde, glaube ich, halte ich auch für fragwürdig. Ja. Apropos, wie Frauen davon betroffen sind und Verantwortung und so übernehmen oder nicht für das, was sie tun, ist das gerade ein ganz interessanter Fall. Eine feministische Bloggerin aus Russland wurde angeklagt wegen irgendwie Hetze gegen Männer. Und ja. Ja, das ist Pass mich auf, ne? so ein Auch so ein. allgemeines russisches komisches Gesetz gegen Redefreiheit. Da ist wohl auch Beleidigung von Religion mit dabei und so. Und bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe gibt es dafür, für den Kram, was sie der Dame vorwerfen. Was Ja, ich. das spielt in Russland auch eine schöne Rolle, glaube ich, ja, mit dieser Religion. Wenn du da guckst, der Putin, er sitzt irgendwie zwischen zwei so religiösen Führern oder so, eingequetscht in seine Duma. Ja, das sagen ja viele Leute auf jeden Fall darüber, ja. Dass es da schwer ist zu sagen, wer eigentlich der Puppenspieler von wem ist. Also ob jetzt Putin irgendwie die Religion benutzt oder die Religion Putin oder beide sich gegenseitig. Weißt du, so Ja. in Russland ist das sogar so arg hart. Ich habe da mal ein Video zu gesehen gehabt und auch mal abgespeichert gehabt, wo sich eine Gruppe von Leuten, die sich in Moskau auf dem Roten Platz treffen oder generell in Russland so halt, ne? Und einfach nur das Grundgesetz lesen. Ja, sich als Gruppe versammeln, das Grundgesetz vorlesen, so intern in ihrer kleinen Gruppe, ohne Megafon, einfach nur ganz klein da. Dass das dann einfach abgeschalten wurde von der Polizei, so hier, nö, dürft ihr nicht, was soll das, warum tut ihr das? Die stehen da Ja, ist ja und auch lesen einfach Provokation. Grundgesetz. Also, du kannst doch nicht einfach die Grundrechte vorlesen. Das da geht nicht. Also, Meinst so du jetzt das ein russische oder das deutsche Grundgesetz? beide, beide sollte verboten Das werden. chinesische. Nein, in Russland ist es ja auch so, dass du jetzt dann in der Armee hast du der Anteil der Soldaten, die halt Muslime sind, der geht ja jetzt schon. Ja, es wird nicht mehr so lange dauern, bis es über 50% Muslime sind. Und da bin ich auch mal gespannt, wie dann so Hardcore-Patrioten, die vor der Islamisierung warnen, dann noch zu Russland steht, wenn dann genau das, was sie ja nicht haben wollen, dort passiert, was für sie das positive Beispiel ist. Also. In Russland gab es dann auch mal so einen Fall, ich glaube vor letztes Jahr oder vor ein paar Jahren, wo ein Typ so einfach nur Pokémon Go gespielt hat und unter anderem dann auch in so eine russisch-orthodoxe Kirche gegangen ist und dort einfach so in dem erlaubten Bereich, wo man hingehen darf, halt Pokémon Go gespielt hat. Und das wurde dann halt als Gotteslästerung empfunden und Verletzung religiöser Gefühle. Der Typ kam vor Gericht und das war dann so Gott gegen diesen einen Typen da. Und ja, das war echt seltsam. Das mit anzusehen. Es Ich gibt sag ganz mal, bei Sachen mit Pokémon kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Ja, zwei fiktive Wesen treffen aufeinander, beide tot. Ja. Nee, aber der Typ wurde freigesprochen, mit dem, der musste nur eine Strafe zahlen, soweit ich weiß, aber ins Gefängnis kam er nicht, aber das war auch richtig anstrengend, das mit anzusehen. God attacks for 12 points, du bist auch Heuschrecken geregelt. Weißt du, so, Pikachu rollt eine Natural 20 und dann so, ja, geil. Alle Gläubigen sind verwirrt. Haben sich in ihrer Verwirrung selbst verletzt. Ja, und ich meine, natürlich ist das Quatsch, jemanden rechtlich zu belangen, wenn er, also, ich denke mal nicht, dass die gesagt hat, irgendwie, man muss die Leute irgendwie zusammentreiben und erschießen oder irgendwie sowas, was bei uns irgendwie die Volksverhetzung erfüllen würde. Ich gehe da nicht von aus. Und in jedem Fall ist es eigentlich Blödsinn, jemanden für seine Meinung einsperren zu wollen. Man kann dir das Twitter-Konto sperren oder was weiß ich. Ja, also als ich das gelesen habe, habe ich halt auch gedacht, mir wäre schon damit, mir würde es schon reichen, wenn solche Leute halt eben ihren Fringe-Kram irgendwie dann auch wirklich am Rande irgendwo machen und nicht so, wie es in Deutschland ist, dann, wenn einer irgendwie sonst was erzählt, Susie Grime und so, ja, hier ist deine Einladung fürs Familienministerium, hier sind deine Journalistenfreunde, die irgendwie die ganze Zeit darüber reden, wie toll du bist und dass man dich unbedingt fördern muss und was für ein armes Opferlein du doch bist von allem, während du austeilst. Du meinst, dass es für obstruse politische Theorien einen Zwischenweg zwischen Verbot und Marsch ins Ministerium geben muss? Ja, genau, das meine ich. So erstmal in der Öffentlichkeit sich behaupten als Idee und dann mal irgendwie angenommen werden. Also. Ja, aber das Schlimme ist ja, bei uns ist es schon so weit, dass auch schon eine Sperrung von so Pennern wie Ash oder Verräterin oder so praktisch mit Gewalt durch den Staat gleichgesetzt wird, dass da sofort rumgeleiert wird und Hashtag-Aktivismus betrieben wird, wenn diese Leute sich durch ihre asozialen Aussagen ins Aus befördern. Ja. Also, aber das ist ja auch so ein linkes Ding. Zum Beispiel in den USA, die haben ja eine ziemlich weit gegriffene freie Rede. Und heutzutage kotzt sich die Linke darüber zu, aber damals wurde halt diese Freiheit erst für einen Sozialisten, dann für einen Kommunisten, dann für einen, was war es, Jehovah Witness, also Zeugen Jehovas, gewonnen. Und dann später wurde diese Freiheit auch auf, es war ein Neonazi-Aufmarsch halt, weitergegeben. Und jetzt haben wir in die gegengesetzte Richtung, haben wir jetzt dann wieder Linke, die sagen, es ist zu viel Meinungsfreiheit. Und dann kotzt es sich zu, wenn sie selber auch davon betroffen sind, wenn sie gesperrt sind. Wo ich mir halt auch denke, können wir nicht einfach mehr labern so und dann das einfach mal stehen lassen, anstatt versuchen, irgendwie die politische Agenda dadurch umzusetzen, dass man das Overtone-Window, also das Öffentlichkeitsfenster einschränkt. So, es ist einfach nur deprimierend. Aha. Hashtag kein Wort ist illegal. Ich habe mich dazu zu dem Fall auch nicht irgendwie reingearbeitet. Ich könnte vielleicht mal was aufarbeiten damit, so was sie genau gesagt hat. Wir gehen auch davon aus, dass sie jetzt nichts Krasses gesagt hat, aber so von dem, was ich auf den ersten Blick so mitbekommen habe, sollte es schon an Extremismus gehen. So keine Ahnung, mal schauen, später irgendwann. Dann sollte ich mal ein bisschen zu zweit hin, ohne doppelten Standard scheinbar, das ist doch schon mal ganz gut. Also das ist ein bisschen besser, sagen wir mal. Hier ist also irgendwie diese Einschränkung von freier Rede finde ich sowieso doof, aber ja, wenn dann irgendwie auch richtig, ne? Für alle oder so, wenigstens. Nicht über uns. Nein, keine Gleichheit. Wenn wir nicht haben. Gleichheit im Leute unterdrücken brauche ich auch nicht. Also ich habe neulich ein Buch über kritische Rassentheorie gelesen aus den USA und da steht drin, dass Gleichheit vor dem Gesetz, dass das Ungleichheit ist und das. Also Gleichheit ist keine Gleichheit. Also. Deswegen lese ich keine Bücher über kritische Rassentheorie, da steht nur Blödsinn drin. Ja, das stimmt alles. Aber nur deswegen, ansonsten ist alles okay, ja. Und vor allem, das heißt ja auch nicht Gleichheit, sondern Gleichheit, wie wir ja vor ein paar Monaten mal bei unserem einen Sonderstream gelernt haben. Gleichheit. Ja, die Gleichheit ist wichtig. Ökomarxismus. Der Green Pussyhat Award ist verliehen worden. Ist das nicht cool? Der Green Pussyhat Award. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ist es nicht cool? Ja, es ist nicht cool oder nein, es ist nicht cool. Also, warum kannst du dir aussuchen? Ja. Ist jetzt da weg Schamos drauf, oder was? Auf dem Hut? Ja, sicher. Am 7. und 8. September verleihen wir Grüne zum ersten Mal den grün-feministischen Preis, die Green Pussy Hat. Denn wir erleben aktuell, wie Werte, für die wir als Grüne stehen, wie Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Demokratie, wie diese Werte massiv angegriffen werden. Und nicht nur die Werte werden angegriffen, auch die Menschen. Die Werte werden angegriffen. Von wem denn? Von Leuten, die uns vorschreiben wollen, was wir essen, welche Autos wir fahren, was wir im Urlaub machen dürfen, was wir irgendwie dieses, jenes, das. Und wer ist denn die Partei mit den meisten Verbotsvorschlägen? Ja, und außerdem, wer hat sich den Kram mit dem Pussy jetzt ausgedacht? Irgendwie diese bescheuerte Linda Sassoor-Nummer da in Amerika, wo das ja das erste Mal aufgekommen ist. Sollen die auch mal Green Dickheads machen? Lieber nicht. Oh, Mann. Nee, ne. Demokratie, wie diese Werte massiv angegriffen werden. Und nicht nur die Werte werden angegriffen, auch die Menschen, weil sie anders aussehen, weil sie eine andere Religion haben oder einfach nur, weil sie eine Frau sind. Aber es gibt nicht nur diese Seite, es gibt auch die andere Seite. Menschen gehen weltweit auf die Straße, um für Feminismus, für Gleichberechtigung, für Demokratie zu kämpfen. Halt's nicht aus, sie leisten Widerstand, wenn die Demokratie angegriffen wird. Und ich habe die Woche ein Buch gelesen von einer 10-Jährigen, die verheiratet worden ist in Jemen. So. Vielleicht will man ja, dass sowas nicht so arg passiert oder auch nicht importiert wird. Und man will nicht generell den Leuten sagen, ihr und eure Religion ist halt komplett scheiße. So. Diese Differenzierung wäre schön bei den Grünen. So. Also wenn du, ja, My Name is Nujan, hieß das Buch. Und geht halt um Minderjährige, die verheiratet wird. Und dann guckst du noch nach Statistiken, wie oft das halt vorfällt und denkst halt dran, wie sie beschreibt, dass ihr der Bauch wehtut und dass es brennt. So, und dass sie in blutigen Lachen schläft und dass er halt 10 Jahre alt ist. Und dann steht hier die Grüne und sagt, ja, wir brauchen Toleranz und alle Kulturen sind gleich und ja, Rosenberg war auch nicht gleich zu einem John Stuart Mill. Meine Güte. Und wenn ihre Rechte beschnitten werden sollen. Diese Menschen, dieses feministische Engagement, das wollen wir Grüne mit der Green Pussy Hat auszeichnen und würdigen. Dafür brauchen wir euch. Schickt uns eure Vorschläge und sagt uns, wer diesen Preis bekommen soll. Wir freuen uns auf eine tolle Bundesfrauenkonferenz und auf den ersten grün-feministischen Preis. Grün-feministisch, das ist ein ganz schön fieses Wort. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Linksversifft, was die Leute immer sagen. Grün-feministisch. Auch hier in Europa und in Deutschland begehren Feministinnen auf gegen Rechtspopulismus und Antifeminismus. Seid ihr eigentlich noch ganz klar? Solche zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, in den gleichen Satz packen. In deren Weltbild doch komplett. In deren Weltbild ist es doch ein und dasselbe und austauschbar. Und ich meine, das haben wir schon so oft gesehen. Ja, eben, aber im Weltbild von anderen Leuten vermischen sich andere Dinge. Also, wenn wir halt alle so weitermachen und immer nur das gelten lassen, was in unserem eigenen Blickwinkel ist, dann wird es nichts mit der Demokratie, das kann ich euch voraussagen. Ja. Aber die haben doch die Welt im Blick und die Freiheit im Herzen. Und was ist das da andere da drunter? Gerechtigkeit im Arsch, oder was? Ja, ich wollte gerade sagen, vor jetzt Kohle könnte ja mal mutmaßen. Also oben haben sie noch was? Was haben sie im oben? Kopf. Demokratie im Kopf, im Kopf, oder was? Umwelt im Kopf. Okay. Warte in der Garage. Umwelt ja, okay, wo ist die Gerechtigkeit? Aber ich finde das Schaubild von dem Kopf mit der Pflanze drin, das ist recht aussagekräftig, was Grüne angeht, oder? Da ist Platz wahrscheinlich. Und ausreichend CO2, das ist wächst und gedeiht. Alter, was ist jetzt die Gerechtigkeit? Komm, löse auf, Chris. Im Sinn. Oh. Im Blödsinn. Im Sinn. Oh. Oh, guck mal, dieser coole Justitia-Smiley mit der Waage und dem lächelnden Dings drunter. Oh Gott, die kotzen mich so an. Ja, und wieder... Aber wieder, die Verleihung ist ja jetzt rum und damit kann man sagen, die Weltraumaffen sind mit ihrem feministischen Engagement wieder mal nicht berücksichtigt worden. Der Abel hätte den Green Pussy Hat Award so gerne bekommen. Ja, aber ist es denn wirklich rum? Ach so, die Bundesfrauenkonferenz war am 7. und 8. September, ja. Ach, in Leipzig. Ich habe leider irgendwie, ich habe das mehrmals gegoogelt, aber vor lauter rosa Pussyhat war keine Chance, was über den Gewinner irgendwie groß zu finden. Ja, finde ich auch komisch, weil die letzten Jahre haben sie das ja immer groß da rausgetwittert, diesen Kram. Da war das nämlich auch in Hannover und jetzt sind sie irgendwie nach Leipzig gezogen. Hier sind sie Hannover untreu geworden. okay, hier ist was. Zum ersten Mal hat Annalena Baerbock heute den grünen feministischen Green Pussy Hat Award in den Kategorien Selbstbestimmung, Demokratie und Gerechtigkeit verliehen an Feminismus heute, at Feminismus heute und at Jewuche BLN. Das ist, das ist eine polnische Abtreibungsbefürwortervereinigung. Okay. Yeah. Und Feminismus heute sieht aus wie sowas von Demokratie leben. Wer braucht Feminismus? Ich brauche Feminismus. Wir brauchen Feminismus. Hat sich ja voll gelohnt. Ich finde das auch lustig, was die schreiben. Ne? Anfang 2017. Hä? Ach so, okay, Amtseinführung, ja. Organisierten Frauen, ne? Nicht irgendwie die komische Islamistin oder so. Irgendwelche verurteilten Mörderinnen und so. In Wirklichkeit haben sie da wieder irgendwelche Firmen beauftragt, die Männer dann geschickt haben. Ja, der Hausmeister hat da gearbeitet. Was ich auch lustig finde, ist dieses Freiheit im Herzen hier. Das ist doch garantiert ein Raubvogel, oder? Der die Freiheit symbolisiert. Oder so, ja, eine Taube ist es ja wohl nicht, wa? Glaub mal nicht, nee. Ja, ganz schön militaristisch, also. Freiheit im Herzen, Gerechtigkeit im Sinn, Stock im Arsch. Wahrscheinlich ein Falke, Stock im Arsch. Blumen im Vorgarten. Ja, das ist hier, darauf bin ich gestoßen, weil jemand das hier als Beweis angeführt hat, was Gamergate für ein schrecklicher Haufen frauenhassender Harasser ist. Ich finde schon cool, dass eine angeblich wissenschaftliche Studie den Titel Drinking Male Tears trägt. Und die Quellenliste ist ein einziger Kreiswichs aus radikal-feministischem Blödsinn, intersektionalem Quatsch. Es wird unter anderem auch mal wieder David Futrell von We Hunted the Mammoth, einem Ein-Mann-Blog aus Amerika, der feministischen Blödsinn schreibt. Der wird als zitierfähige Quelle hier eingebracht. Und ich habe mit der Person, die das hier gepostet hat, ein kurzes Zwiegespräch gehabt, bevor ich geblockt worden bin. Und die meinte, das wäre schließlich peer-reviewed, deswegen wäre das schon alles in Ordnung. Und Media Studies, peer-reviewed. Was ein Gütesiegel wie... hör auf. Es ist einfach, Media Studies sind generell, ich weiß nicht, wissenschaftlich kommen die nicht wirklich oft daher. Ich habe auch schon gefragt, wie das denn ist, wenn jetzt irgendwie so ein Blödsinn immer peer-reviewed wird, wie das denn so auf Dauer ist, ob sich dann auch noch die Wahrheit durchsetzen kann oder so, oder dann nicht auch zu viel Blödsinn sich durchsetzt oder so. Nee, ja. Da setzen sich nur die Sophisten durch, die ein Netzwerk an Aktivisten, Freunden draußen haben, ja, damit die Nachricht gepusht werden kann. Und an sich ist es die Aufgabe der wissenschaftlichen Grundidee und einfach nur das harte Pushen von einer Agenda und aktivistisches Organisieren aus der Wissenschaft heraus. Also merkt euch, wer fistet, kommt durch. Ja, wisst Bescheid. Ene mene miste, ich finger nicht, ich fiste. Nein, arm. Genau, so fiste. Nein, das Ding ist einfach nur, das ist halt, Treibstoff für die Aktivisten, was sie da machen. Richtige Wissenschaft kannst du das nicht nennen. Also. Das Abstract sagt also, das populäre Gespräch sagt, Harassment ist eine Geschichte, die individuelle Personen tun und die individuelle Personen irgendwie durchführen. Aber natürlich ist es nicht so. Es ist ein vernetzter Mob. Und gerade im Fall von Frauen ist es vor allem die Manosphere, die sogenannte, eine Gruppe von Blogs, Podcasts und Foren, die aus Pickup-Artists, Männerrechtsaktivisten, Antifeministen und Randgruppen bestehen. Ja? Und die treffen sich dann im Netz, um gezielt Frauen fertig zu machen und Sachen wie Misandrie, also Männerfeindlichkeit, zu behaupten, die es gar nicht gibt. Ja? Und Feminismus als ein männerhassende, als eine männerhassende Bewegung darstellen, die Männer und Jungs zu Opfern macht. Und dann nach dem Abstract kommt dann die Einführung und das beginnt mit: Im Juni 2017 ist die feministische Medienkritikerin Anita Sarkeesian auf einem Panel, das Women Online auf dem VidCon hieß, auf dem VidCon aufgetreten und so weiter und so fort. Dann erzählen sie die Geschichte von Sargon of a Cat, der da ein Garbage Human genannt worden ist, ein Müllmensch. Und dann hat er behauptet, das wäre Bullying und überhaupt und sowieso. Also es wird hier wieder das gesamte Gamergate-Narrativ rausgeholt und in einen pseudowissenschaftlichen Zusammenhang gebracht. Natürlich kommt der Name Elliot Roger vor, der ist ja praktisch, ne, der Führer von Gamergate gewesen, wissen ja alle. Haben sie auch versucht zu erklären, warum das FBI nach ihrer Untersuchung festgestellt hat, dass halt das ein Mob ist, der sich eigentlich nur um ethischen Journalismus kümmert und nicht Leute belästigt. Haben sie versucht, das zu erklären, oder haben sie sich gedacht, oh, also weißt du, zumindest so ein die Institution ist von Männern unterwandert, deswegen Abel, kann man ihr nicht vertrauen. Also. Abel, ich glaube, der eine Typ, von dem du da immer gesprochen hast, dieser Nazi da, der bei Gamergate kurz reingeschaut hat und sich dann beschwert hat darüber, dass es doch gar nicht so ist, ne? Ich glaube, das war ein CIA-Agent. Ja. es hat aber jetzt mal abgesehen von diesem Ding hier eine Entwicklung in der Richtung gegeben, weil es hat die Woche hat irgendwer gefordert, es sollten auch die restlichen Seiten von der Gamergate-Ermittlung rausgegeben werden vom FBI, die jetzt noch nicht rausgegeben worden sind, weil da steht wahrscheinlich all das Zeug drin. Ne? Okay. Das FBI hat also völlig wahlweise nur Sachen rausgegeben, die Gamergate in ein gutes Licht stellen. Und also was ich erwarte, was in den restlichen Zeilen drin steht, ist, dass die Opfer zum Teil ihre Belästigung selber gefälscht haben. Das ist das, was ich erwarte, was bei rumkommt. Also, weil bei der Brianna Wu war es ja auch so, dass sie öffentlich in die Nachrichten gegangen ist, gesagt hat, die Polizei hilft ihr nicht. Und dann der lokale Sheriff gesagt hat, bitte hört auf anzurufen, wir sind eigentlich nur für Notfälle da und die Person selber muss jetzt den Weg in die Polizeistation finden, um eine Anzeige zu erstatten. Und ich wette mit ihr, dass solche Sachen vermehrt da drin stehen würden. Da bin ich mir sehr sicher. Also ich würde mich wundern, wenn das da nicht drin stehen würde. Die gehen so hart auf dieses Gamergate-Ding ein, dass ich mir dann so überlege, okay, aber warum, wo bleibt denn eure Anstrengungen da darin, dass die E-Mails, die Hillary Clinton da entfernt hat, irgendwie ans Licht zu bringen? Ne? Ist das nicht irgendwie wichtiger so? Nein, ja. Videospiele sind wichtiger. Und noch ein weiteres Ding hier, dieses Language, the Manosphere and Networked Harassment, ne, das mit der Sprache, dass Feministen sich unglaublich oft und viel mit Sprache beschäftigen werden und werden müssen, weil das so das Einzige ist, was sie noch aktuell machen können, neben Lügen verbreiten. Aber wenn du dann so Leute hast, die sagen, ja, Sprache ist Gewalt und ein Teil als Fundament ihrer Ideologie ist halt das Patriarchat da im Mittelpunkt, was halt einfach voll hart sexistisch Männer da rausstellt als das Übel der Gesellschaft. Ja, so, da ist doch eigentlich auch Gewalt mit drin. Wann kommen denn die Feministen an, bei ihrer eigenen Ideologie mal an und fangen an, sich selbst zu kritisieren? Weißt du? Was damit? Hm? So Patriarchaten, so allein das Wort ist voll sexistisch. Ja, genauso wie die ganzen Stereotypforscher, gerade in der Popkultur. Die schauen immer nur, wie Frauen stereotypisch dargestellt werden. Für Männer gibt es keine so eine Forschungsrichtung. Die will ich jetzt auch nicht unbedingt haben, aber es zeigt halt deutlich, wo der Bias der Forscher liegt. Also. Ja, Forscher würde ich aber schon in Anführungszeichen setzen. Ja. Das sind auch gar keine Forscher. Ich sag nur Drinking Male Tears. Ich meine, geht's noch? Habt ihr überhaupt keinen Respekt vor der Wissenschaft an sich? Oder? Naja, es gibt ja keine Wissenschaft an sich. Es gibt ja nur verschiedene Perspektiven. Das weißt du doch. Es gibt da die kolonialistische Perspektive. Ja. Dann gibt es dann die feministische Perspektive. Und die Schwarze und die Transperspektive. Aber was glaubst du, wie der Aufschrei in der wissenschaftlichen Community wäre, wenn irgendjemand irgendwie eine Antifa-Analyse schreibt, da kack-kommunistische, gewalttätige Arschlöcher, Doppelpunkt. Die Antifa im Spiegel der Gesellschaft. Der würde ganz sicher sehr viel Beifall kriegen. Ja. Ja, kommen wir nun zum Patriarchat und wie es auf merkwürdige Art und Weise Frauen unterdrückt. Man hat hier eine Studie von 323 Polizisten und 364 Studenten innerhalb von Israel gehabt und man hat den Polizisten sozusagen von den Studenten halt eine Untersuchung ausgehen lassen, wo man halt sozusagen eine Bestrafung sich ausdenken sollte für den Studenten, weil er einen Betrug vorgenommen hat. Und man wollte halt wissen, wie jetzt bestimmte Stereotype halt in das Strafmaß einfließen, wo halt das Strafmaß jedes Mal, also das Gehen war dasselbe und man hat halt sich angeguckt, wie halt unterschiedlich das Rechtsempfinden dann ist. Und herauskam, dass es einen klaren Bias für Frauen gibt, sie mit weniger Strafe davonkommen zu lassen. Es gab einen leichten Bias, dass konventionell attraktive Menschen es einfacher hatten, wie jetzt sagen wir mal die Leute, die ein bisschen hässlicher sind. Und auch interessant ist, die Frauen generell haben dadurch hervorgestanden, dass sie die schärfsten Strafen gefordert haben. Also Frauen zeichnen sich dadurch aus, dass sie weniger oft harte Strafen bekommen und öfters harte Strafen fordern. Fand ich sehr interessant. Warte, für wen fordern die das? Für andere Frauen? Für Straftäter. Für die Straftäter, die einen Betrug begangen hatten innerhalb des Settings von dem Experiment. Ah, okay, verstehe. Gut, danke schön. Das hier ist ein interessanter Thread über die Greater Male Variability Hypothesis, also dass bestimmte Eigenschaften in den Männern anders herauskommen, weil es sozusagen da mehr Diversität ist. Jetzt zum Beispiel Sachen IQ, gibt mehr richtig dumme Männer und mehr richtig kluge Männer und die Mitte ist weniger stark sozusagen. Und der Stephen Stuart Williams, das ist ein sehr interessanter Twitter-Account, bitte folgt ihm nicht, von da hole ich mir öfters Inspiration für Quellen, die ich einreiche, deswegen nicht folgen, aber den Thread... Schaut die Weltraumaffen. Aber den Thread durchlesen, ist sehr interessant. Also, ja, the Greater Male Variability Hypothesis. Also sind Männer jetzt vom IQ her schlauer als Frauen? Das habe ich nicht gesagt. Ist jetzt jeder Mann besser als jede Frau, weil sonst verstehe ich das nicht. Das passt nicht in mein Weltbild, wenn das so anders ist, ja? Wenn da nur manche gemeint sind, nicht alle. Du redest hier von so großen Gruppen, ja, kann doch gar nicht sein. Ah, ja. Eben. Wissenschaft ist toll, wenn man sie richtig macht. Das ist klasse. Realitätsnah, verlässlich. Sehr schön. Nee, das waren die Medien, OPEX. Ach so, genau. Also das waren gefühlte Wissenschaften. Dazu gibt es auch ein schön aktuelles Ding. Schön, ne, falsches Wort. Es wird jetzt mehrmals von der Presse die Meldung rausgegeben, dass der Tote in Köthen, der da bei dem Streit verstorben ist, zwischen ihm und drei offensichtlich afghanischen Männern, dass der halt nicht durch Gewalt gestorben ist, sondern an einem Herzinfarkt, nimmt das Rechtsextreme. Ja. Ah, okay. Also muss man überhaupt gucken, ob der nicht sowieso auch gestorben wäre, auch wenn er nicht dahin gegangen wäre. Ja, ja, das ist ja auch so ein Ding. Man weiß ja nicht, ob jeder Mensch wirklich sterben tut irgendwann. Das weiß man nicht. Das ist nur eine Annahme. Das ist eine kulturell konstruierte Annahme, die nicht bewiesen werden kann. Also, gut angelernt, ja. Weißt du, Sokrates ist ein Mensch, Menschen sterben, Sokrates wird sterben. Ja, man kann Sokrates nicht ohne SS schreiben, ne? Wenn Sokrates so klug war, warum ist er dann tot? Hä? Man sollte ihn wohl eher so Solalakrates nennen, ne? Genau. Ja, in gewissen Sinne lebt er ja auch weiter, ne? So, der Anteil von wohnungslosen Frauen steigt, doch die Bundesregierung weiß beschämend wenig, sagt Conny Möhring zu den Antworten der Regierung auf ihre Kleine Anfrage. Worum geht's hier? Dass Frauen von der Wohnungsnot am meisten betroffen sind, OPEX. Lernst du denn gar nichts? Nein, ich kann nicht lernen. Ich bin zu dumm dafür. Der Anteil wirklich oder die Anzahl? Ich meine, Anteil wäre ja prozentual. Das wäre dann ja, für die tatsächlich irgendwie ein Grund, irgendwas zu machen oder so. Aber anders der Anteil von wohnungslosen Frauen steigt. Du weißt aber schon, dass der Großteil der wohnungslosen und obdachlosen Männer sind. Wie groß ist ja denn der Anteil? Lohnt sich das überhaupt darüber zu reden? Das meinte ich ja gerade noch. Mhm. Hier die Antwort drauf ist ganz gut. Sorry, das ist wirklich ein beschämender Tweet von euch. Obdachlosigkeit ist ein primär männliches Problem. Obdachlosigkeit steigt at the moment leider grundsätzlich. Also so in diesem Moment, so momentan. Frauenpolitik und Gleichstellung ist wichtig, doch bitte gelegentlich nachdenken, bevor man alles unter Feminismusflagge verkauft. Ein recht so gut ausgewogene Antwort auf den Tweet. Und Chris, kannst du runterscrollen, was wurde darauf geantwortet? Ja, hat die Linke was geantwortet drauf? Ja, aber guck mal, das ist doch halt auch schon wieder diese blinde Naivität gegenüber der Frauenpolitik an sich. Frauenpolitik möchte alles durch die Linse sehen und kümmert sich nicht darum, wie die andere Linse aussieht. Also das ist die Grundidee von der Frauenpolitik. Also so kommt es ja rüber und so ist es ja auch im Endeffekt so, weißt du, unterm Strich so. Aber die Idee dahinter ist ja, dass wir uns ja sowieso in unserem phallogozentrischen, patriarchalen System die ganze Zeit nur mit Männerlogik beschäftigt haben und deswegen muss man sich jetzt mal mit Frauen beschäftigen und nur mit Frauen. Und wenn du da reinkommst und irgendwie Realität reinbringst, ein bisschen sagst, hey, guck mal, es gibt noch die hier, bevor du eine Aussage triffst, so, guck mal, heißt es, nee, warte halt, stopp, kannst du nicht machen, weil das muddies the water und so. Guck mal, da ist ja jemand, den wir kennen, da Männer bei den Obdachlosen 3:1 überrepräsentiert sind, sind sie hier natürlich privilegiert, sagt der User Stapelchips. Wer ist dieser Stapelchips? Also 25% Frauen, 75% Männer, aber die Linksfraktion möchte nichts gegen Obdachlosigkeit an sich tun, sondern die fragt, was tut Obdachlosigkeit für Frauen? Ne? Hier, Moment, da weiter runter kam sogar noch eine Antwort von der Conny Möhring. Conny Möhring hat da sogar selbst drauf geantwortet, die Person, die da zitiert wird in dem Tweet von der Linken. Die Wohnungslosigkeit ist generell ein Skandal, richtig. Der Anteil von Frauen steigt aber an und da gibt es nun mal Besonderheiten für passende, konkrete Hilfe. Gefahr Sex, Übergriffe, Kinder, Menstruation und so weiter. Wer da nur an Männer denkt, ignoriert das. Menstruation? Hat er keinen Satz, dass man nur an Männer denken soll? What the fuck? Ja, könnte nicht an die ganzen Wohnungskündigungen, der Mietverträge, wie so Obdachlose laufen, die von sexuellen Übergriffen bedroht sind, weil das so heiße Schnitten sind. Ne? Das geile Kind sprang sie einfach an. Ja. Der geile Obdachlose. Oh Gott. Weißt du, und ich weiß, das ist Konserve und so, Archiv und so, aber trotzdem hat Cornelia Möhring darauf 6 Likes bekommen und eine Antwort direkt darauf hier von MindPH, von Serious Dude. Es gibt über 400 Frauenhäuser in Deutschland und nur 3 für Männer. Über 70% der Obdachlosen sind Männer. Aber Männer sind ja das verbrauchbare Geschlecht. Das ist dann einfach Abfall, wie wir von Feministen gerade unter Männer-Trash-Hashtag lernen durften. Ja, so, das ist einfach nur Kontraste zwischen verschiedenen Informationen und Datenpunkten darstellen. So, das ist das Einfachste auf der Welt. Ja, aber das Problem ist ja, dass wir in einer Zeit leben, wo das vollkommen egal ist. Weil die Conny Möhring und ihre Linksfraktion sitzen in Parlamenten und haben Freunde bei den Medien und der gute Serious Dude ist halt nur ein Typ auf Twitter, dem man einfach sagen kann, halt's Maul, geh weg, du lügst. Ja, aber er hat 4 Likes mehr bekommen. Das heißt, seine Position muss eher in den Bundestag reinkommen. So, ach, ja, und seine Blase ist aktiver. Die haben schon ganz viel Geld freigemacht und in diese Industrie reingesteckt und so. Also ich werde bestimmt wieder aus dem Kontext gerissen, wenn ich das sage, aber ich will, dass wieder Krieg ist, ja. So, dann wird man einfach dann sehen, wie diese ganzen Feministen sich einfach selbst in den Schwanz beißen, haha, no pun intended. Und es das heißt dann, ja, guck mal, nee, lass mal einfach die Männer aufs Schlachtfeld raus, wir Frauen können hier bleiben. Also ich denke, wir sollten in die feministischen Länder einmarschieren, dann eine Militärdiktatur für 3 bis 4 Generationen. Ich sage nicht, dass das das nicht machen würde. Also nicht das, was passieren sollte. Hast du wieder deutschen Idealismus gelesen, philosophisch? Nee, ich habe Massengeschmack TV geguckt. Hey, aber dann zwingst du ja den Leuten das auf, worin du sie kritisierst. Ja. OPEX sagt, eine säubernde Reinigung durch Krieg würde der Gesellschaft... Ja, nicht. Aber was OPEX nicht bedenkt, ist, dass Frauen unter Krieg am meisten leiden. Was ihr nicht bedenkt, ist, dass das hier gerade das Judentum wieder auferlebt. Ja, hier. Oh, fuck, echt. Ja, wir haben Spaß hier, das ist toll. Oh, so, warte, sind wir schon live? Ja, ist Spaß das, wo man sich hinterher in den Kopf schießen will? Missbrauch von Berliner Grundschülern löst Bestürzung aus. Warum habe ich das so freundlich vorgelesen? Was soll der Scheiß, Alter? Muss man nicht erzählen, ein 10-Jähriger ist von der Schulpflicht entbunden. Opfer und seine Familie werden von Psychologen betreut. Warte, ein 10-Jähriger? Ein 10-Jähriger hat seine Kumpels gebeten, einen anderen 10-Jährigen festzuhalten und hat ihn dann penetriert, ja. Ja. Das ist echt penetrant. Nee, das kann man nicht machen. Was soll das? Und wir haben ja hier Regeln, das heißt, der wird auch nicht belangt. Also zumindest nicht strafrechtlich, weil der noch nicht 14 ist. Aber was soll das? Also warum lassen wir sowas zu? Warum? Es hilft halt nicht, dass der 10-jährige Täter ein Afghane ist. Ne? Es hilft halt überhaupt nicht. Warum? Wie kommt ein 10-jähriger auf so eine Scheiße? Ja, in Afghanistan ist das doch verbreitet oder nicht? Ja, die Pasha Basi, ich spreche es auf jeden Fall. Ja, also ist er vielleicht selber ein Missbrauchsopfer, ja? Ja, sicher. Na, dann sollte man vielleicht mal sich die Eltern vornehmen. Auf jeder Baustelle hängt dieses Schild Elternhaften für ihre Kinder. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, sagen wir so. Wo soll das denn sonst herhaben? Von daher kommt er doch gar nicht drauf. Oh. Nee, ey, das ist doch echt krass. Okay, das ist wirklich krass. So. Warum hat man davon nichts groß weit verbreitet auf sozialen Medien? So? Aus Rücksicht auf die Beteiligten. Das ist schon okay, glaube ich, erstmal. Da wird vielleicht auch noch mal was kommen oder so, aber. Ja, gut, aber dann kann man den Fall halt weglegen und dann nimmt man die Geschichte aus Frankfurt an der Oder, wo ein Club angegriffen worden ist von 15 Leuten mit Messern, Steinen und Zeug und die gerufen haben: Allahu Akbar, wir bringen euch alle um, wir sind Araber. Das ist zur gleichen Zeit passiert wie die Scheiße in Chemnitz und hat ungefähr 3% der Medienaufmerksamkeit von Chemnitz erhalten. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass hier gesteuert wird. So ein ganz kleines bisschen. Ja. Naja, los. Also, war doch zu tun, dass wenn nach Chemnitz fast wirklich mehr los ist oder so, dann an Action. Mit 10 Jahren. Mit dem Steuern, das ist halt die Gedankenlosigkeit. Jeder hat Angst davor, dass wenn er über so einen Fall redet, dass sich es am Ende anders rausstellt, während man in Sachen Chemnitz eher, auch wenn sich es danach anders rausstellt, immer noch sagt, ja, aber das ist ja fürs Gute. Weißt du, das ist so die Gedankenlosigkeit der Journalisten, die in Schnappatmung verfallen. Also, und halt da auch ihren Bias halt ausspielen. Was mich hier in dem Artikel interessiert hätte, ich habe das jetzt nicht nachgehend noch gegoogelt, aber vielleicht haben unten einen kleinen Kasten, der das statistisch in Relation stellt. So, die ganzen Medien sagen immer so, oh, man muss aufpassen, wenn man informiert oder nicht informiert. Ist immer so ein heikles Thema. Ich sehe es so selten bei einer Einzelmeldung, einfach einen Link zu einem Artikel, der dir die Gesamtstatistik erklärt, so wie es in Berlin ist oder jetzt national oder halt auf Europaebene. Es mag jetzt egal sein, aber einfach nur so, das heißt immer so, bei solchen Fällen muss man vorsichtig berichten. Warum ist da keine Box mit einer Statistik dabei? So, das. Also ich weiß ja nicht, also Abel, ich glaube, ich kann schon sicher sein, dass mit 10 Jahren, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber ich habe keinen vergewaltigt. Nee. So. Ja, hier sind wir wieder an dem Punkt, wo viele Leute sagen werden, oh, du verstehst Satire nicht, wie mir das viele Leute auch bei Kids vorgeworfen haben, und ich ramme mein Messer in die Journalistenfresse. Hier hat Aras Bacho, den kennen ja auch sicherlich unsere Stammzuschauer noch von seinen beschissenen Artikeln in anderen Medien-Outlets, hat hier einen Artikel geschrieben oder beziehungsweise einen offenen Brief an Flüchtlingsgegner. Ich lese mal ein paar Passagen vor. Von Flüchtlingen wird immer auch gefordert, sich zu benehmen oder die Sprache zu erlernen. Wer stellt uns diese Forderung? Natürlich die besorgten Bürger, die Wutbürger. Und das ist mein Thema für diese Woche. Müssen wir Flüchtlinge uns integrieren? Und in welchem Zusammenhang? Sind wir dazu verpflichtet? Wenn ja, dann warum? Ja, was ja, per Definition, ja. Also. Ich keine Ahnung, das ist eine Frage, so, wenn die mit einem Nein beantwortet wird, wird das über einen längeren Zeitraum hinweg die Möglichkeit von einem Bürgerkrieg einfach nach oben spülen, weil wenn ein Teil der Bevölkerung sich nicht an die Hauptstromkultur, die Leitkultur anbiedern möchte, dann führt es auf Dauer ja zu einer Spaltung der Gesellschaft, die in Gewalt enden wird. Ja, hier sich integrieren heißt doch auch, dass man da so eine Heimat dann versucht zu finden oder so. Ja, aha. Also wenn wir das nicht wollen, ja, dann ist es irgendwie ein Schmarotzertum oder so. Ja, also du brauchst genügend Integration, um zu verstehen, warum du das Grundgesetz feiern kannst. Also da hilft die tägliche Kultur, das Zusammenleben mit anderen Menschen, ein geschichtliches Verständnis, aber du musst genügend lernen, damit du verstehst, warum das Grundgesetz ein geiles Dokument ist, was man feiern kann. Wenn das nicht da ist, weg mit dir, raus. Also sorry. Aber er sagt so was Ähnliches. Wer meint, er könne in Europa das tun, was er wolle, weil es in seinem Land in Ordnung war, hat sich gewaltig geirrt. In Europa gelten Paragraphen, von denen das meiste im Orient verboten ist, wie die Gleichberechtigung. Das finde ich einen sehr lustigen Satz. Hier haben alle die gleiche Hürde. Dabei macht es niemanden zu etwas Besserem, weil er ein Mann ist. Dieses und jenes im Grundgesetz sind vorzuhalten, auch für Flüchtlinge. Zum letzten Punkt, worauf ich hindeuten möchte. Wir Flüchtlinge müssen nichts. Wir müssen nichts, außer die Gesetze zu akzeptieren. Wer der Meinung ist, wir sollten die deutsche Sprache lernen, liegt falsch. Die deutsche Sprache müssen wir nicht lernen. Die Flüchtlinge können, müssen aber nicht. Eigentlich sollten die Flüchtlinge lieber Arabisch lernen, da man auf Zeit in Deutschland lebt, bis der Krieg sein Ende findet. Und nach dem wird eine Rückkehr stattfinden. Asyl ist gleich temporär. Wenn Flüchtlinge jetzt beginnen, Deutsch zu sprechen, werden die in ihrer Heimat ihre Muttersprache nicht gut sprechen können. Deshalb fordere ich von den Ämtern, es sollte für Geflüchteten extra Schulen sowie arabische Lehrer geben. Hä? Auch arbeiten müssen wir nicht. Die Flüchtlinge bekommen Sozialleistungen vom Staat und es reicht einem aus, bis die nächsten 15 Jahre und dahin wird der Krieg, bis dahin wird der Krieg hoffentlich zu Ende sein. Es gibt Dutzende Deutsche, die stolz darauf sind, für uns zu arbeiten, damit es uns wie in Syrien bequemer wird und wir das Elend vom Krieg vergessen werden. Mit dem Geld kann man ein ganzes Monat leben und arbeiten brauchen wir nicht dafür extra, um Steuern zu zahlen. Klasse Satire, ich applaudiere voll, total lustig. Wir sind zu nichts Verpflichtete, außer nur die Gesetze zu akzeptieren und keiner soll uns zu etwas zwingen, was wir gar nicht wollen. Arbeiten, Schule und Sonstiges, außer die Paragraphen, müssen wir nicht. Und damit ist die Frage hiermit beantwortet und ich hoffe, dass die Deutschen und Österreicher damit zufrieden sind. Ich bin da halbwegs mit zufrieden, wenn sie sich an die Gesetze halten würden, wäre das schon okay, so grundsätzlich oder immer halt. Damit redest du aber den Parallelgesellschaften. Aber 15 Jahre sind mir natürlich auch zu viel, ne? 15 Jahre ist die Durchschnittsdauer von einem Bürgerkrieg. Ja, ich meine, außerdem nämlich, klar. Also grob so. Nicht jeder ist 15 Jahre lang, aber im Schnitt Bürgerkrieg herrscht, es dauert etwa 15 Jahre. Also. Okay, und der syrische Krieg steht ja scheinbar vor dem Abschluss, oder nicht? Halbzeit. Ja, nur da wird es dann hinterher heißen, es hat der Falsche gewonnen, da können wir nicht wieder hingehen. Ja. Das ist doch völlig klar. Mhm. Also. Das Ding ist halt auch ohne Sprache, wie willst du dich denn. Ohne Sprache funktioniert es halt nicht, sorry. Keine Ahnung. So. Und auch halt die Aussage, ich muss nicht arbeiten, um dann davon Steuern zu zahlen. Da kriege ich einen Föhn, wirklich. Warum sollte sich jemand nicht daran beteiligen, zum Beispiel auch die Aufnahme und die Versorgung seiner Landsleute hier mitzufinanzieren, wenn er das kann? Das ist zutiefst egoistisch, würde ich sagen. Aber ich frage mich halt, ob man die wirklich nicht zurückschicken kann, wenn die sagen, sie wären Oppositionelle gewesen oder sowas. Also dann sollen sie halt in eine andere Stadt ziehen, wo sie keiner kennt oder so und dann nichts davon sagen. Peng. Weiß ich nicht. Das hat ja wohl auch Grenzen, so eine Akzeptanz in der Beziehung, finde ich. Ja, Arasbacho. Kommen wir nun zu einer interessanten Studie, die ich leider im Original nicht angucken konnte. Hätte ich etwas mehr Zeit die Woche gehabt, hätte ich das getan. Ich persönlich bin mir sicher, dass es so eine Advocacy-Studie ist, also eine Advokatenstudie, die traditionellen wissenschaftlichen Interpretation eher so abgeneigt ist, weil man einen bestimmten Talking Point erzeugen möchte, aber ich weiß es hier jetzt noch nicht. Also ich konnte die Studie leider nicht angucken. Auf jeden Fall hat man sich von Rotten Tomatoes 59.000 Filmreviews angeschaut, von 2.400 Kritikern, und hat festgestellt, dass A, die rassische Repräsentation nicht ordentlich ist, weil man braucht bestimmte Quoten, damit manchen Menschen die Rasse ordentlich repräsentiert ist und die Ethnie. Und generell gibt es halt eben auch mehr Männer. So. Und es kommt halt auch wieder mit so ein bisschen so ein soziale Gerechtigkeitsvokabular daher. Und dann denke ich mir so, das ist eine politische Agenda mit Dingen, die du umsetzen möchtest. Schaust dir einen Kulturbetrieb an, der Kulturprodukte bewertet und du willst umverteilen, damit bestimmte Quoten erreicht sind, weil das deiner Art von Gerechtigkeit entspricht. Und irgendwie es liegt mir dann ein Wort auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Ja, auch, ich meine, was interessiert es mich denn? Ich gucke sogar selten auf den Namen des Autors, wenn ich eine Filmkritik lese. Ich lese die Filmkritik, weil ich mich informieren will, ob der Film was für mich sein könnte oder nicht. Was ist es mir so fuck egal, ob der Typ oder die Frau, die das schreibt, welche Hautfarbe die hat, wen die fickt oder was auch immer. Es ist egal, wann lernt ihr das endlich? Ja, muss schon eine komische Kritik sein, dass man dann nochmal nachguckt, finde ich auch. Oder geht mir genauso. Allerdings muss man sagen, nach der Idee von den Leuten, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, der kritischen Rassentheorie, darf es dir nicht egal sein, was für ein Mensch das ist. Du darfst nicht nach deren Fertigkeit gucken, sondern du darfst nur die Identität sehen und daraufhin musst du deine Entscheidung fällen. Aber das ist die einzigste Form der Gerechtigkeit. Also von der linken Betrachtungsweise hier. Also. Aber ich bin gerade bei der Studie noch mir die Namen durchgucken. Bisher habe ich noch nicht allzu viel sehen können. Aber das erinnert mich so ein bisschen an den Tweet von dem Chadwick Boseman diese Woche, der dem Hauptdarsteller aus hier Wakanda Memories oder wie der Film hieß. The Lion King, nee, wie hieß der? Black Panther, genau. Der hat ja gesagt, er will nicht diesen inzwischen wieder zurückgezogenen Oscar für den populärsten Film gewinnen. Er will, dass Black Panther den Oscar für den besten Film gewinnt, weil sie haben sich so eine Mühe gegeben und sie mussten diesen ganzen Kram da machen, Frisuren und Akzente, und sie mussten eine Kultur erfinden und all das. Und er will das jetzt gewürdigt haben. Wenn wir jetzt schon Schauspieler haben, die mit vorgehaltener Waffe vor den Oscar-Verleihungen irgendwie was fordern, wäre doch schade, wenn eure Oscar-Verleihung wieder so rassistisch ist wie das letzte Jahr. Sollen sie ihn trollen und ihm den Oscar für bestes Make-up geben? Also eine der Studien, eine der Frauen, die an der Studie mitgearbeitet hat, vom vorangegangenen Artikel, arbeitet im Media Diversity and Social Change Initiative at the Armsburg School for Communication and Journalism. Finde ich total interessant. Hört sich nicht nach soziale Gerechtigkeit an. So mit politischer Agenda. So gar nicht. Also. Ja, kommen wir zum nächsten interessanten Fall. Kontroverser Professor Rick Mehta fired from Acadia University. Da wurde jemand gefeuert, weil er böse Pfui-Pfui-Wörter verwendet hat, die den akademischen Gauleitern nicht schmecken. Er hat zum Beispiel gesagt, dass Multikulturalismus nicht funktioniert. Wenn man die Ziele des Multikulturalismus ordentlich anguckt und merkt, dass in der politischen Stoßrichtung die Idee gefordert wird, dass es keine Hauptkultur gibt, die sozusagen den Staat zusammenhält, so der Grundkonsens von Grundgesetz und so Sachen, sondern dass jeder das Recht hat, sich komplett frei zu drehen in seiner kulturellen Entwicklung, versteht man, dass der Multikulturalismus generell gegen die Verfassung geht, die jetzt zum Beispiel in Deutschland oder auch in den USA der Fall ist. Und ich denke, dass dieser Professor halt da eine ähnliche Analyse halt durchgeführt hat, dazu gekommen ist zu sagen, Multikulturalismus ist Bullshit. Und Er hat auch gesagt, dass der Wage Gap Bullshit ist. Und ja, für so Sachen wurde er jetzt entlassen. Also, finde ich interessant. So. Ja, und es ist erneut Kanada, by the way. So. Kanada. Ja, in irgendwie 2 Monaten macht er mit Robert, mit Peterson, macht er da Videos, ne? Ich find's klasse. Jordan. Ich hab den Typen Robert genannt. Robert Peterson. Jordan Peterson. Es sind ja einige da, die auf dieses Konzept von der deutschen Leitkultur stehen, ne? German Leitkultur. Diese treffen die beiden. Das Ding ist halt auch, du brauchst ja einen Grundkonsens, sonst kannst du doch den Staatsapparat nicht zusammenhalten. Ja, richtig. Also wenn eine Gruppe ankommt und sagt, der komplette Staat ist die der weißen Vorherrschaft und ist null und nichtig, ja, was willst du da argumentieren? Das ist halt, ja, wenn das untergraben wird, dann eben Essen von den Religionen, habe ich schon den Eindruck. Ja, Religion, ganz, ja. Ganz interessant, also, bei diesem Leitkulturgedanken ist ja, also wenn das zumindest stimmt, was der Abdel-Samad in seinem letzten Buch geschrieben hat, dann ist dieser Leitkulturgedanke das erste Mal formuliert worden in Deutschland von einem, der damit eigentlich nicht das christliche Abendland oder sowas gemeint hat, sondern halt eben europäischen Liberalismus und so. Habe ich auch so verstanden, ja. Ja. Meinte Kalergi. Oder diese Leute meinen das dann sicher nicht unbedingt. Ne? Das ist möglicherweise dann so ein christlicher Einfluss mit drin. Wenn die CDU oder so davon reden, dann meinen die schon ihren christlichen Humbug. Meint ihr unter anderem Kalergi? Der hat auch so einen Plan gehabt, so. Nee, das war guter Mann, der Kalergi. Mit den europäischen Völkern. Nee, den meinen wir nicht mit der Wahl. Aber ich finde es ganz interessant. Wir hatten jetzt zwei Artikel, die beide Wissenschaftsbetrieb. Auf der einen Seite wird jemand ausgeschlossen, direkt für seine politische Neigung, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite sind Forscher daran, Stimmung zu machen für Änderungen in einer Seite, die halt Teil des Kulturbetriebs ist. Und dann sagt man mir immer so, das ist eine Verschwörungstheorie, dass es da irgendwo einen Zusammenhang mit irgendwas gibt. Dann denke ich mir immer so, da gibt es keine riesengroße Verschwörung, aber man kann deutlich sehen, dass politische Gruppen Druck ausüben und Teil dieses Drucks kommt aus der Wissenschaft oder aus Bereichen der Wissenschaft, die halt traditionell nicht methodologisch ordentlich arbeiten und halt mehr Aktivisten sind. Also, ja, es gibt auch noch ein paar Sachen dazu zu sagen, zu dieser Sache jetzt gerade. Ich habe nämlich mir vor der Sendung das neue Video von der, jetzt fällt mir gerade ihr Name nicht ein, aber von dieser kanadischen die immer bei Studio, genau, Fiamengo, das Video habe ich mir angeguckt. Und die hat halt eben unter anderem darauf hingewiesen, dass der Typ, also was sie ihm halt vorwerfen, ist, dass er angeblich Leute bedroht haben soll, wieder diese Harassment-Nummer. Das ist quasi auch das, womit sie ihn jetzt dran kriegen, weil prinzipiell, was seine Forschung und so angeht, der Mann hatte ja wohl schon diesen Status, dass er da nicht zu kündigen ist aufgrund von dem, was er sich irgendwie als Forschungsobjekte irgendwie rausnimmt. Und das zum einen, und zum anderen gehörte der auch einer Minderheit an, nämlich irgendwelche kanadischen Ureinwohner, da ist er irgendwie, hat er irgendwie Herkunft. Und da hat er sich auf jeden Fall auch nicht drauf berufen oder so. Und dann da irgendwie einen auf hier, ich bin eine Minderheit, hab mich lieb oder so gemacht. Auch sehr zu begrüßen eigentlich, also. Ja. Da merkt man halt, dass es einfach nur um Macht geht und nicht um wirklich um das, was man vorschiebt als Gründe für die Reform, sondern um halt als politische Bewegung Einfluss zu erhalten. Und die Dinge so umzusetzen, wie man sie für richtig hält. Und dass dieses Wir schützen Minderheiten einfach nur ein Beuteschema ist, was mit deiner Toleranz spielt, weil du ja jetzt nicht unbedingt was gegen Minderheiten hast. Und man dir sagt, mit dieser Politik fördern wir die, aber im Endeffekt geht das so um politischen Einfluss von halt Leuten, die weit links außen sind. Und die sich da durchmogeln mit einer bestimmten Rhetorik, die man nicht so einfach erkennt. Ja. Ja, hier haben wir die Flüchtlinge. beiden Männer, die sagen, sie seien die aus dem Video, über das alle sprechen. An genau der Bushaltestelle, an der es passiert sein soll. Ali Hassan Zafaras, 22, und seinen Freund Mohammad, 19 Jahre alt, zwei afghanische Flüchtlinge. Am Sonntag, dem 26. August, gerieten beide mitten rein in die Spontan-Demo von Chemnitz. Das Video, das eine Antifa-Gruppe gepostet hat, gilt seither vielen als Beleg dafür, dass es zu Hetzjagden auf Menschen kam. Wir sehen zwei junge Männer, die Ali Hassan und Mohammad sehr ähnlich sind und die weglaufen müssen von Nazis. Im Hintergrund gut sichtbar die Johanneskirche. Wir waren auf dem Heimweg von McDonald's, haben auf den Bus gewartet. Da kamen von links 200-300 Leute an uns vorbei, die demonstriert haben. Sie wirkten sehr gewalttätig und haben uns dann mit Steinen und Holzstöcken bewaffnet verfolgt. Ali Hassan hat anfangs selbst ein Handyvideo von dem Aufmarsch gemacht, das wir hier zeigen. Daraufhin soll ihm dieser Mann mit der Warum ist der Ton jetzt weg? Nicht aggressiv, ich bekam eine Ohrfeige und dann mussten wir regelrecht fliehen. Verfolgt, fliehen. Ali Hassan sagt das zweimal im Interview. Die Bilder stützen das. Verfassungsschutzchef Maaßen aber zweifelt die Echtheit des Videos an. Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist, sagt er. Ja, eben. Ja, das Ding ist halt auch das, was du allein nur auf dem Video siehst. Also es tut mir leid, ich weiß nicht, wie eure Jugend aussah, aber sowas habe ich früher regelmäßig erlebt. Also wo du halt in bestimmte Bereiche in der Stadt nicht unbedingt gerne hingehst, weil dort Intensivstraftäter unterwegs sind, die halt sich gerne prügeln. Also was dann auch dazu führt, dass zum Teil Halbstarke diese Intensivtäter mimen und dann nur so tun, als ob sie die harten Jungs wären, um halt ja anderen Gruppen Angst einzuflößen. Aber das, was man jetzt nur da auf dem Video sieht, also sorry, das ist ja schon, also das kenne ich aus meiner Jugendzeit einfach, wo ich dann sage, wenn das alles ist, ja, meine Güte, Alter. Also, ja, das ist ja wirklich diese Deutungsgeschichte. Es haben ja auch Leute sogar sich nicht entblödet, im Zusammenhang mit Chemnitz von Pogromen zu sprechen. Also, wenn das gerade ein Pogrom war, was wie wollt ihr den Leuten, die wirklich Opfer von Pogromen geworden sind, diese Relativierung erklären? Jemand, der hinter einem herrennt und verpiss dich, du Ganagge, ruft und dann irgendwie aber sofort die Verfolgung aufgibt, das ist einfach nicht genug. Und was ich glaube, der Maaßen eher hätte sagen sollen, ist, dieses Video zeigt uns nicht die ganze Geschichte. Weil ich weiß nicht, ob davor eine Provokation dem vorausgegangen ist. Man hat ja auch genug Bilder von Leuten gesehen, die aussahen wie Migranten und Nazis raus, Deutschland, irgendwas, nie wieder Deutschland gerufen haben oder irgendeinen Mist. Ja. Nee. Ja. Außerdem, ich hab ein Video gesehen gehabt, wo ein Typ verwiesen wurde aus der Demo, also dann rausgeschmissen, ja, von so einem anderen Kerl, der da rumgebrüllt hat im Video, der Typ soll seine eigene Demo anmelden gehen und nicht hier mitlaufen. Ja, aber das war von gestern. Genau, ja. Vorgestern. Und diese Geschichte ist ja, da geht es ja um die Vorfälle am letzten Wochenende. Ja. Ja. Aber ja. Ich wollte nur noch mal feststellen, dass es so sehen, ist das normal, keine Ahnung, in der Region um Stuttgart, wo ich als Jugendlicher aufgewachsen bin, das war hier normal, keine Ahnung. Aber du hast halt da, sagen wir mal, einen Täterkreis, der aus einer bestimmten Richtung kommt, mit Migrationshintergrund, sage ich jetzt mal salopp. Also deswegen frage ich mich, wenn das dann wirklich alles ist, worum sich die Republik dreht, dann meine Güte, Alter. Ja, das stimmt natürlich. Ich habe mich auch jetzt gerade gefragt, was denn der Maaßen, ob das eine ernst gemeinte Aussage war oder ob er jetzt nur eine Beeinflussung damit plant, der Bevölkerung oder so, oder der Meinung, und da Druck rausnehmen will oder sowas aus der Geschichte. Man könnte ja auch mal zurückfragen, ob er denn irgendwelche Hinweise hat, dass das jetzt nicht authentisch wäre oder doch authentisch wäre. Ja, das haben ihn ja ganz viele Leute gefragt. Also ja. Ich habe diverse auch Bundestagsabgeordnete, die sich darüber so geäußert haben, so nach dem Motto, ja, wo sind denn seine Beweise dafür, dass es das nicht gegeben hat und so. Na, also, das ist natürlich Quatsch, da, aber da sind sie dann sofort natürlich alle dann, da haben sie dann alle, sind sie alle skeptisch geworden dann, da wollten sie alle dann mal was sehen. Aber das andere Zeug, und genauso beim Faktenfinder stand ja dann auch noch irgendwie drin, dass man angeblich auf Videos gesehen hätte, wie hunderte Menschen da irgendwie lang gehen und irgendwas rufen. Aber wenn das dieses Video ist, was ich da gesehen hatte, also das ist halt, wo die Leute irgendwas rufen, da sieht man vielleicht irgendwie 30 Menschen von hinten. Und was da irgendwie gerufen wird, ob das jetzt wirklich einer von diesen Leuten gerufen hat, das sieht man natürlich da auch nicht drauf, wenn man die Gesichter von den Leuten nicht sehen kann. Sondern nur irgendwas hört. Also ich meine, ja. Und die Medien sind ja auch ein bisschen selber schuld damit, dass sie erstmal mussten die Tagesthemen zugeben, dass sie Bilder aus einer vorhergehenden Demonstration in den Trauermarsch der AfD geschnitten haben. Natürlich nur Zufall, ist mal ausgerutscht beim Aussuchen der Kassette. Ja? Oder halt diese Geschichte mit dem Typen, der den Hitlergruß gezeigt hat, wo es dann Bilder gab, die gesagt haben, hier, da steht RAF, der hat ein Tattoo, das RAF das auf seiner Hand ist. Ja. Und dann haben die Medien auch gesagt, nee, alles gelogen, und mussten halt letzte Woche dann kleinlaut zurückrudern und sagen, ja, scheiße, wie es der Typ von T-Online ausgedrückt hat, es tut mir leid, ich würde das jetzt lieber nicht sagen müssen, aber dieses Tattoo gibt es wirklich. Ja. Aber das Ding mit dem Tattoo ist aber auch, RAS steht ja für rassistisch-autoritäre Faschisten. Deswegen passt es wieder ins Bild. Ja, oder Royal Air Force, das war ein militanter Brite. Außerdem kann das einfach nur ein Geburtsmal sein, okay? Kann man nicht wissen. Er ist so geboren, der ist so. Was ich damit sagen will, ist, die Medien schießen sich halt auch selber ins Bein und müssen sich dann irgendwie nicht wundern, wenn ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt wird, wenn sie dann mit einem 15-Sekunden-Ausschnitt ankommen, der noch dazu von einem Account kommt, der Antifa-Zeckenbiss heißt. Boah, weißt du, Mars, also stell dir mal vor, es gibt mal eine Bewegung, so eine Revolte von so Leuten, ganz normalen Leuten wie du und ich, die einfach für journalistische Standards einstehen und sich weigern, da irgendwie die ganze Zeit so einfach Drama ins Gesicht geschossen zu bekommen von Medienoutlets, die voll legitim sein sollen, weißt du? Das ich habe auch schon einen Namen dafür, Hassgruppe. Hassgruppe, ja, Mann, das ist sehr schön, ja, das ist auch sehr gut, ja. Oh, Alter, nee, Alter, Journalismus. Journalismus ist voll schwer. André Löscher von der Opferberatung Chemnitz hat dafür kein Verständnis. All das sei wirklich passiert. Die Bilder sprechen für sich, die sind da. Ich halte dieses Video für sehr authentisch. Die Umgebung passt, die Situation passt und vor allen Dingen, was wichtig ist, ist, dass diese Person sich bei der Polizei gemeldet hat. Denn Ali Hassan erstattet 3 Tage später Anzeige. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hält das Video für echt. Also es gibt eine Strafanzeige. Ja, Anzeige. Das ist das, wo ich mir denke, so, als ich jung war, ich hätte mehrere Dutzende Anzeigen machen können. So. Also ich, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, so. Man kann auch aus allem Mückenschiss ein riesengroßes Ding machen, so. Ich bin nie ins Krankenhaus gekommen, so, meine Güte. Ja, ich meine, wenn die Leute auf sein Handy hauen oder was weiß ich nicht, was kann er meinetwegen gerne eine Anzeige erstatten, aber das hat ja jetzt nichts damit zu tun, ob das jetzt irgendwie gezielte Hetzjagden da in der Stadt gewesen sind. Ja, eben, das ist so, meine Güte. Also das Bild, das von sich aus verfolgen, oder nicht? Ja. Also, wenn jetzt Interesse besteht. Ja. Das sogenannte Mental Image, was die Leute davon haben, das Bild in ihrem Kopf, wenn sie den Begriff von so irgendwie Hetzjagden oder Pogrom hören, ist eindeutig ein viel zu großes für die Situation, die da wirklich passiert ist. Und wir hatten eine Situation, die ich ein Pogrom nennen würde, vor wie lange ist das jetzt her? Fast 30 Jahre in Rostock-Lichtenhagen, wo Leute Mollys auf ein Haus geworfen haben und versucht haben, die da drin wohnenden Ausländer anzuzünden und dabei von Leuten außenrum bejubelt worden sind. So sieht ein Pogrom aus. Ja. Ja. Und nicht 2 Typen, die über eine Hauptstraße laufen müssen, damit sie nicht auf die Fresse kriegen. Ich meine, ja, ja, das ist das, was ich meine. So. Nicht, weil da eine Gruppe ist und die blöde Sprüche raushauen und du dir dann denkst, vielleicht biege ich lieber ab, ich habe keine Lust, mich zu prügeln. Das ist kein Pogrom, meine Güte. Ja, aber weißt du, so irgendwie so voll hart über Sprache theoretisieren, aber dann selbst von der Meinung sein, dass es besser wäre, wenn man eine demokratische Partei einfach verbieten würde, dann wäre die Welt in Ordnung. Weißt du, nee, das ist kein Pogrom. Weißt du, wenn man irgendwie auf Politiker Angriffe plant und sie auch umsetzt, nee, ist kein Pogrom, das ist schon okay. Kann man machen. Wir haben es verdient, weißt du. Und es ist doch auch so, die verletzten Zahlen bei den Demos in Chemnitz, die sprechen ganz andere Worte. Bei jeder, also die waren überhaupt nicht über dem Normal für jede andere Demo. Ich würde doch, wenn hunderte Menschen andere durch die Straßen gejagt und ihnen Gewalt angetan haben, würde ich doch mit deutlich mehr Verletzten und Strafanzeigen rechnen, als da jetzt irgendwie vorgekommen sind. Ich meine, wir brauchen nur nach Hamburg zu schauen, was da passiert ist, wie viele Verletzte es da gab, und dagegen ist das, was in Chemnitz passiert wird, nur wirklich ein Fliegenschiss. Weiter, Chris. Mal den Herrn Gauland zu zitieren. Er wird davon ausgehen, dass es sich möglicherweise um diese Person, die auf dem Video gezeigt wird, handeln könnte, aber das bedarf noch einer abschließenden Prüfung. Nichts also weist derzeit auf einen Fake hin. Heute Abend sind in Chemnitz wieder Menschen auf der Straße. Demo und Gegendemo. Und zumindest auf einer Seite gibt es keinen Zweifel, was hier vor knapp 2 Wochen geschah. Ja, also das finde ich jetzt auch so lustig, ne? Das, was der Faktenfinder ja auch gemacht hat, dieses Ding von wegen, man redet jetzt irgendwie darüber, als gäbe es Menschen, die sagen so, ja, diese Videos sind doch irgendwie getürkt oder so. Also quasi, was weiß ich nicht, CGI oder so. Aber das sagt ja keiner. Naja, gut, es gibt die Leute, die sagen, ja, die sind ja beide Mitglied in einer Theatergruppe und deswegen ist das wahrscheinlich gestellt. Also das ist auch so, Idioten gibt es halt auf beiden Seiten. Sorry. Ja gut, das geht ja noch am ehesten, aber das sehe ich ja jetzt hier nicht. Ne? So nach dem Motto, ist das ein echtes Video oder ist das jetzt überhaupt aus Chemnitz oder so? Ist ja quasi dieses so, wie sie das irgendwie hindrehen. Aber das sagt ja keiner. Die Leute sagen ja nur, dass es halt eben nicht zeigt, dass da jetzt gezielte Jagden gewesen sind. Und das tut's auch nicht. Und das tut's auch immer noch nicht. Also, ja. Wir, die hier waren, wir wissen, es gab Jagdszenen. Ganz egal, was die Leute sagen. Freunde und Freundinnen von uns wurden gejagt. Menschen mit anderer Hautfarbe wurden gejagt. Und alle, die das leugnen, die lügen. Es ist ruhig geblieben heute Abend in Chemnitz. Die Diskussion um Wahrheit und Lüge, Fake und Echtheit aber, die wird weitergehen. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und diese Diskussion über Fake und Echtheit gibt es meines Erachtens noch nicht. Also. Dieses Fake und Echt, also ich meine, was ist denn das? Ja, was soll das, Mann? Ja, Fake und Echt, progressive Agenda und alles, was nicht ins Muster fällt, das sind Fake. Ist egal, wer was sagt, okay? Ich habe anekdotische Evidenz und das ist auch Evidenz, also bitte. Das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass irgendwie derjenige, der zuerst was sagt, das bleibt dann hängen bei den Leuten oder so. Und wenn ihr das ja, sicher. Und ich fühle mich da auch wieder ganz stark erinnert halt an diese GEMAG-Taktik. Ne? So, du sagst halt die ganze Zeit immer, dass es irgendwas mit Harassment und dann kannst du bis in alle Tage dich erstmal wird deine Stellungnahme zum ganzen Harassment dann abgefragt. Genauso wie du dann bei egal was noch irgendwie passiert, dich dann jeder erstmal fragen kann, was du denn von Chemnitz hältst und ob du dich dann da auch von distanzierst oder weiß der Teufel nicht wie was. Ich meine, ich möchte auch keine Presse, die jetzt sofort hinspringt und erstmal den Ausländer verdächtigt, wenn was passiert. Ja, nee, das will ich ja auch nicht. Aber das Ding ist halt, weißt du, bei Köln hat man es doch gesehen bei Silvester, wie das ist, wenn die Presse dann ihr unangenehmes Thema besprechen möchte. Und hier zeigt sich, was ihr Angenehmes zu besprechen. Also wenn man das nicht als ein Bias wahrnehmen will, dann selbst wenn man sagt, das ist ein guter Bias, weil das dient der wehrhaften Demokratie oder so, okay, aber zu behaupten, dass es da nichts gibt, generell, so von der Wahrnehmung her, innerhalb der Medien, wie sie darüber Bericht erstatten, finde ich, ist schon frech herausgenommen. So, das ist so, du observierst Realität und dann sagt mir, ah, das stimmt gar nicht. Hast du ja eingebildet, weißt du? Und Einbildung, das ist von der Basler Zeitung ein interessanter Artikel, die Welt als Wille und Wahn, wie der Journalismus und die Intellektuellen sich selbst abschaffen, zur Debatte rund um Chemnitz. Und da wird die German Angst heraufbeschworen und man redet halt über ja, das intellektuelle Pogrom von Herrn Thilo Sarrazin. Also, nein, man schreibt halt darüber, dass man nur harte Kritiken liest, die aber auch wenig irgendwie auf den Inhalt eingehen, dass ja, eben die viele Kommentatoren sich in der Lage um 1933 wähnen und dass ja, also, dass halt eben die Wiederauferstehung des Dritten Reichs derzeit in Deutschland nicht auf der Agenda ist. Und dass, wenn man von Chemnitz, von einem Lynchmob spricht, dass man nicht weiß, was ein Lynchmob ist. Und was mir auch noch gut gefallen hat, war, wer vorschnell Nazi ruft, ist genauso dumm wie der Idiot, der die Hand zum Hitlergruß erhebt. Und das Ding ist, ich fasel hin und wieder selber auch mal von möglichen weimarerischen Zuständen. Allerdings sehe ich das eher über längerfristige politische Entwicklungen und auch vor allem in Sachen Außenpolitik. Zur Flüchtlingskrise hatten wir auch eine Terrorwelle in Europa, die mittlerweile abgeebbt ist. Und in der, sagen wir mal, in der Lage, damals fand ich das relativ passend, weil wenn du jetzt noch eine Wirtschaftskrise dazu bekommen hättest, dann hättest du mehrere Pressure Points, wie man so gern sagt in der Geopolitik, die halt einen Staat jetzt nicht umwerfen, aber die halt so also ein bisschen Stimmung macht. So. Und aktuell sehe ich das nicht, aber wenn wir jetzt zum Beispiel wieder Wirtschaftskrise hätten und wenn Libyen zum Beispiel jetzt anfängt, Terror vermehrt zu exportieren, geht es halt in eine schlechte Richtung einfach. Also so, ja. Die Weichen sind international. Jetzt aber bei Chemnitz habe ich mich gefragt, warum das eskaliert ist. Und das lag doch wohl irgendwie daran, dass zu wenig Polizei da war oder so, oder? Ja. Und das ist natürlich, kann man natürlich auch, ich weiß ja nicht, ob die alle frei hätten und nicht wollten oder so, aber das kann man doch von der Landesregierung aus auch ein bisschen steuern. Denke ich mal, wie viele da jetzt auftauchen. Ja. Wie viele da jetzt sich dazwischen stellen. Also man hat, ich will nicht sagen, man hat das irgendwie bewusst eskalieren lassen, aber. Ja, aber weißt du was, es eskaliert ja auch nur nicht, eben weil wir so tolle Sachen haben wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ja. Und die Leitkultur. Und die Leitkultur, genau, und die Zivilcourage, genau, so, ist genau das, so, ist der Grund. Nennen die Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft. Was Teil der Leitkultur ist. Und Säkularismus. Ja. Und die und Menschenrechte und die Moderne. Und vor allem der Islam, der ist wichtig und richtig für unsere tolle neue Welt, ja. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob da zu wenig Polizisten waren. Weil, wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal gesagt, so viel ist da gar nicht passiert. Also, das wäre in jeder anderen Stadt, hat es eine relativ ruhige Demo durchgegangen. Ich verstehe es nicht. Warte, was? Eine Geheimdienstaffäre. Verfassungsschutzpräsident liest Berichte zu Amri-Spitzel unterdrücken. Ja, dieser Anis Amri, dieser eine Typ da. Ja, das ist sozusagen der zweite Skandal von den Maßen, ne? Jetzt, gut, der in dem Video ist vielleicht nicht ganz so skandalös, aber dass hier, dass er Sachen unterdrücken lässt, ist schon ein bisschen. Warte, was? Hans-Georg Maaßen beauftragte Anwälte, um Drohbriefe an die Presse zu schicken. Eine unübliche Maßnahme für eine Bundesbehörde. Ja, hoffe ich mal. So, er nennt es Korrektur, bitte. Eine Korrektur, bitte. Ja, ich als ehemaliger Bundespräsident finde das auch überhaupt nicht gut, wenn man Medien unter Druck setzen will, sei es jetzt auf dem Anrufbeantworter oder schriftlich. Ja, also ich meine, wer glaubt, dass die Politik nicht versucht, die Presse zu beeinflussen, ist halt ja, schon... Ja, die Art und Weise ist schon krass, aber... Ja, da sieht man vielleicht auch ein bisschen dran, dass der Maaßen wohl doch die Dinge so mehr so tut, um irgendwie die Meinung zu steuern oder so. Und es funktioniert nicht und das kommt immer raus, das wird immer rauskommen. Merkt euch das, Leute, wenn ihr immer irgendwie merkt, dass ihr Scheiße gebaut habt, dann gebt es zu oder haltet die Füße einfach still, ja? Und geht da nicht hin und versucht irgendwie es noch gerade zu biegen und kommt nicht dann damit klar, dass Leute dann rausfinden, dass ihr versucht habt, da was gerade zu biegen. Besonders auf so eine total seltsame Art und Weise. So, dachte er, das wird nicht rauskommen? Weiß ich nicht. Normalerweise geht man davon aus, dass sowas nicht rauskommt, denke ich mal schon. Aber, Der ist Verfassungsschutzpräsident. Ja, ja. Der, dann wählen die doch nicht einfach irgendjemanden von der Straße für aus, oder? Egal, ne? Ja, das fand ich voll die geile Fake News von der Tagesschau. Der grüne Höhenflug. Ich weiß nicht, wie das mit euch so ist, aber irgendwie grüner Höhenflug, ich wüsste jetzt echt nicht, wieso. Ja, also auch irgendwie in der Mangelung von Alternativen oder so, sind die auch irgendwie keine für mich jedenfalls. Wobei. Dass sie angeblichen Höhenflugkids haben. Okay, klar, gerne. Also wer profitiert wird auch von SPD und so weiter. Das ist alles aber schlecht. Aber weißt du, vielleicht haben sie irgendwo festgestellt, dass an den Wasserleitungen Blei war. Und dann haben sie sich gedacht, oh, dann geht das die Grüne natürlich wieder hoch in der Region. Weißt du? Das könnte ja sein. Weißt du, Hirnschäden, Grüne. Ich weiß. Wie war das? Das ist ein ganz schön langer Artikel, wo sie ziemlich doll die grüne Politik und so ja, dann analysieren, warum die jetzt so toll erfolgreich ist auf einmal. Lecko funny. Ja, Arschgekrieche von der Tagesschau. Fand ich das. Ja, ich könnte es mir auch höchstens nur so vorstellen, dass dann irgendwann die Grünen halt das Original quasi von vielen von dem linken Kram ist und halt das, was am wenigsten Streit in der Bude ist und wahrscheinlich deswegen dann für die ganzen Leute, die der Meinung sind halt, dass man die, ja, dass man halt so viel Feminismus wie möglich, so viel offene Grenzen wie möglich oder so nie was irgendwie braucht, dass es dann für die halt die am besten wählbare Partei dann wird. Und das mögen ja auch irgendwie 14% der Leute sein oder so. Keine Ahnung. Ja, aber wer die Grünen wählt, weil er irgendwie die Linke oder die Sozialdemokratie stärken will, der hat den Schuss nicht gehört, meiner Meinung nach. Die Grünen sind schon so lange nicht mehr links. Ja, aber wir reden hier nicht von rational überlegen irgendwie, was das Beste wäre. Wir reden hier von dem Gefühl, dass man irgendwie ja auch mal ein bisschen gemacht sein können oder so, beziehungsweise hat man ja wohl auch ein bisschen Einfluss drauf, wie die aussehen dann am Ende. So habe ich das mal gelesen. Ich weiß das nicht mehr genau, wie das funktioniert. Ich bin kein Statistiker, aber man kann da schon auch ein bisschen drehen, wer wie toll aussieht da. Ja, also ich glaube halt eben, dass sie es halt am besten hinkriegen, diese Rolle im Moment zu spielen, diese Rolle von dem, was halt dieser linke Flügel da irgendwie verkörpern ja, soll im Moment mit dem ganzen Gerede halt und Antifaschismus ja, und Frauen. Sozusagen. Das sind den reinsten Linken. So. Ja, eben, das denke ich mir halt. Und da, über die Linke bricht sich auseinander förmlich. Da, wo auch am wenigsten halt Selbstzweifel irgendwie vorhanden ist. Ja, wie wahr. Hey, was ich interessanter finde, ist, dass bei den Top 5 auf der rechten Seite der vierte Artikel West-Nil-Fieber, europaweit mehr als 70 Tote durch Virus. So, dieses Westnilfieber, ne, das, also der Nil ist doch schon ein Stückchen weit weg von Europa, oder? Das Ding ist, die Ägypter waren eine hellenistische Zivilisation und dadurch, dass die westliche Zivilisation Teile ihrer Wurzeln in der hellenistischen Kultur hat, ist das ein Teil von Europa und war schon immer einheimisch in Deutschland. Ah, okay. Aber ist das nicht kulturelle Aneignung? Sollten wir nicht hier bekämpfen und außerdem systematisch zerbrechen, ja? Außerdem ist das ein lokales Problem. Wir können ja nicht über jeden West-Nil-Toten sprechen, ja. Ja, ja. Ja, da sterben mehr Leute in Autounfällen. Also, weißt du? Nur weil da mal Griechen geherrscht haben, ist das noch keine hellenistische Kultur, möchte ich kurz anmerken. Hellenistisch inspiriert. Teile ihrer Kultur wurden von den Griechen kopiert. Wo haben es die Griechen her? Hm? Wo haben die es her? Von den Assyrern und von Sargon of Akkad, also der historischen Person. Die haben schon damals gewusst, wer ein guter Skeptiker ist, ja. Fremdenangst steckt in jedem von uns. Ja, ein Psychiater hat herausgefunden, dass es evolutionstechnisch schon einen Grund gibt, warum wir Fremdenhass haben. Und daher hat er hier sich die Zeit genommen, uns zu erklären, wie unnötig das ist, vor dem Fremden Angst zu haben und dass es so ähnlich ist, wie wenn man vor Spinnen Angst hat und dass es absolut keine Gründe gibt, irgendwie beunruhigt zu sein und dass alles nur Angst ist. Aber es gibt natürlich so ein In-Group-Bias, ne? Guck mal, wenn der Staat zu 100.000 oder in Millionen Höhe ja, Spinnen hierher importieren würde nach Deutschland, ja, dann würden wir auch vielleicht gerne eine Obergrenze für Spinnen haben wollen. Ich du weiß spinnst ja nicht. Doch. Oder vielleicht irgendwie. Das ist immer spezifistisch, Alter. Ja, weißt genau. Ja, also OPEX, also du mit deiner anthropozentrischen Weltsicht, die mal wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellt und auch nicht hier die geringsten Rechte an das Tierreich abtreten möchtest, also das ja, ist... Also, dann hast du halt einfach mehrere Millionen Spinnen einfach jetzt eine neue Inflation hier im Land und dann sagst du so im Fernsehen, ja, wir schaffen das. Zeitenindustrie boomt. Ja, vor allem lastig. Ich meine, das ist aber doch auch wieder ein Vergleich, der mehr als hinkt, weil lass dich mal von einer giftigen Spinne irgendwie beißen. Ja, das hat er aber auch erzählt, dass es giftige Spinnen gibt und dass deswegen sich auch die Angst vor giftigen Spinnen entwickelt hat und dass die Menschen, die Angst vor den Spinnen hatten, eher nicht gestorben sind und sich deswegen evolutionstechnisch durchgesetzt hat, Angst zu haben. Und solche No-Brainer, aber ich möchte noch mal hinzufügen, dass die Spinnen hier nichts tun müssen, ja. Die brauchen auch keine Netze weben. Die ganzen Fliegen kann die hiesige Gesellschaft ihnen auf den Teller tun, ja. Weil wofür? Nur um Steuern zu bezahlen? Also, die ganzen Fliegen wurden hier erwirtschaftet, ne, Chris? Ja, genau. Die sind hier bei uns in der Kacke geschlüpft. Und, da wird keinem was weggenommen. Ja. Und das sind immer die Spinnenhasser, die einfach nicht verstehen, dass nur eine kleine Gruppe an Spinnen dafür verantwortlich sind, dass Spinnen generell einfach als voll die gruselige Menge angenommen werden. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall richtig genial. Es ist ein Angstforscher und der sagt sich so, ja, ich bin Angstforscher und ich habe festgestellt, Menschen, die haben so Angst vor anderen Menschen. Ja, aber weißt du, das Ding ist halt auch, warum ist es für manche Menschen so schwer zu verstehen, dass wenn du aus einem Land Einwanderung hast, wo ein niedriger Bildungsstand ist und wo die Verbrechensrate höher ist, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann die Demografie komplett anders verhält, wenn sie einfach nur ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometer woanders hinzieht und dann zumindest noch eine Weile ihren alten Gewohnheiten nachhängt. Also warum ist es so schwer für Menschen zu verstehen? Das ist doch nicht bös gemeint. Das ist doch einfach nur so, jetzt als Deutscher nach Australien ziehst, dann trinkst du immer noch eine Weile Bier oder nach Südkorea oder wo auch immer hin. Aber du tust doch, weißt du, bestimmte Verhaltensweisen tust du natürlich auch ändern, wenn du dann woanders bist mit der Zeit, aber einfach nur die Erwartung, dass jetzt die sozioökonomischen Daten der Bevölkerungsgruppe sich verändern beim Grenzübertritt. Ich weiß nicht, wie die Menschen da drauf kommen. So, es ist mir ein Schleier. Also es ist, ja. Naja. Deutschland, rechtsextreme Täter vermutet. Vermummte stürmen Nachtclub in Salzwedel. Ja, ich weiß noch nicht, ich habe das auf Liste gesetzt. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht lesen können. Ich hatte keine Zeit dafür. Beziehungsweise ich habe nur gelesen, dass das irgendwie Rechtsradikale waren oder so. Einmal mit Profis. Ja, das gibt's lokal gilt als auch sowas. Also bei uns gibt es auch so eine Kneipe, die immer von den Nazis überfallen wird. Da hängen die linken Zecken drin. Ja, ich finde das ganz, also so ganz allgemein, wie ich es mal erzählt habe, beziehungsweise angesprochen habe, diese Gewaltexzesse in der Erfahrung nichts Gutes sind. Ne? Ja, das ist ja hier eigentlich sowieso Konsens, dass Radikalismus und Extremismus aus allen Richtungen Scheißdreck ist. Das ist ja auch irgendwie eine Ersatzhandlung der Rechten oder so. Ich würde doch eigentlich lieber Ausländer klatschen, oder? Weißt du, aber das kommt schon näher an das, was eigentlich ein Pogrom so ausmacht, ran, als das, was da uns gerade eben in dem Video als Pogrom da dargestellt werden sollte, ne? Also hier ist das schon ein paar Mal so gelaufen, dass die mit 15, 20 Leuten vielleicht in der Kneipe waren und dann kommen da 50, 40, 50. Die Frage ist, warum organisieren wir das nicht besser? Wir könnten doch die Leute, die in Frankfurt an der Oder den Club angegriffen haben und diese erlebnisorientierten Rechtsextremen zusammenbringen. Und dann können die sich gegenseitig so lange die Schädel einschlagen, bis sie keine Lust mehr haben. Der freie Markt obsiegt, ja, genau. Also, keine Ahnung. Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, dass es in Hannover ja mal die Chaostage gab. Damals waren die Leute, Stimmt. ja, da gab es nämlich auch immer noch irgendwie sowas von irgendwelchen Rechten, die dann in die Jugendzentren versucht haben, die anzuzünden und so, parallel dazu quasi. Damals waren die Linken auch noch nicht so schlau, um irgendwie ihren Kram da irgendwie Antifaschismus zu nennen. Heutzutage wäre es wahrscheinlich die Antifaschismus-Tage oder so. Weißt du, dann machst du einfach so eine App, die nennst du Puncher und dann hast du es. Dann hast du eine App, die Puncher heißt und dann kannst du da Leute in deiner Umgebung finden, die du schlagen kannst. Weißt du, da gibt es dann so Leute, die, also wenn du dich da anmeldest, dann musst du erstmal so sagen, ja hier, ich verstehe schon, dass ich dann geschlagen werden kann von Leuten so und ich will auch andere Und Leute schlagen. ich wette mit dir, diese App würde zu mehr sozialen Frieden führen, weil viele der Leute, die sich dort schlagen würden, würden nachher miteinander ein Bier trinken. Ich sag's euch. Ja. Und dann sich da mit dem Bier dann kloppen. Wenn sie danach noch stehen, Ja, also, aber nee, ich meine das ernsthaft. Also, das in meinen Augen würde es wortwörtlich zu mehr sozialen Frieden führen, wenn man die Zielführer zusammenbringt und dann können Leute mal ja. Wenn Puste, der ja, Hammer fallen würde. ich freue mich schon auf die Gesellschaft, wo es einfacher ist, sich auf der Straße zum Prügeln zu treffen, als mit einer Frau zu schlafen, jetzt so vom Rechtlichen her. Wenn wir uns einfach mal, wenn wir uns einfach mal in Abels feuchte Träume reinleben, ja, dann will er das, was bei 1984 abgeht, hier mit der Nacht des Hasses, so die Dosis an Hass, wo sich alle Leute aus der Stadt treffen und dann da so die Leute ausbuhen und ganz laut Hass, Hass, Hass. Ja, und den Tag des Fahrrads Tag des nach Fahrrads. Albert Hoffmann, weißt du? Das ist auch Ja, noch. aber Tag des Hasses und Albert Hoffmann Fahrradtag. Alle anderen Feiertage sind Gambling. Braucht man nick. Wenn man überlegt, wie das früher mit den Hooligans und den Fußballspinnern war, dann war das ja so ähnlich. Die haben sich ja vor oder nach dem Spiel dann irgendwo verabredet, getroffen und sich gegenseitig auf die Fresse geschlagen und fanden das irgendwie gut. Also ursprünglich haben die sich vor dem Stadion und so im Stadion gekloppt und dann haben sie das irgendwann, ja, haben die Vereine das verbannt. Ne? Und dann Also, macht dass zwei zwei Erwachsene da. einvernehmlich auf der Straße machen, geht mich Jo. nichts an, ja? Ja, wortwörtlich. Das meine ich damit Aber so. der Staat hat doch das Gewaltmonopoly. Ja, genau. Ja, da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal dazu, wenn es um meine Erfahrung von gestern geht. Zeig mir, wo der Feminismus dich angefasst hat an dieser Puppe. Liane Bednarz, liberal-konservativ irgendwie da die Beschreibung, aber egal, der Tweet heißt: Da streite ich seit nun 5 Jahren gegen rechts, mit Klarnamen erhalte X Einschüchterungsversuche. Kaum sage ich etwas Kritisches über einen offiziell geäußerten Antifa-Spruch bei Hashtag Wir sind mehr, erlebe ich den größten Shitstorm gegen mich ever mit nicht endenden Tweets. Da Ja. könnte man ja glauben, dass ein organisierter Hassmob gegen die Liane Bednarz vorgegangen ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich nur individuell jemand über ihren Tweet geärgert hat. Also da muss ja eigentlich organisierter Mob dahinter stecken. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich nicht ausschließen würde, dass Reconquista Internet dahinter stecken könnte. Denn die gibt es ja auch noch irgendwo, so gammeln vor sich hin. Und wenn die sich dann sowas anschauen hier, ja, dann zucken die mit dem Finger so. Nein, nein, nein, das ist Schon voll richtig. schlimm. Ich bin eins der vielen Nester, ja, das glaube ich auch. Ja. Und ich meine, ich sage ja nicht, dass es von Reconquista Internet kommt, aber es ist so, da kamen früher Leaks raus, bei denen man schon gesehen hat, dass die sich auch unter anderem organisieren und dann gemeinsam halt Sachen reporten und flaggen und Hassnachrichten schreiben. Also, das ist, ach, egal. Was sagt der da unten? Ich bezweifle, dass auch nur einer, du hast, das ist ganz unten gerade, das sehen die Zuschauer gar nicht. Ich bezweifle, dass auch nur einer in diesem Shitstorm ernsthaft einschüchternd oder ähnliches war. Stattdessen wird dir nur auf eventuell unhöfliche Art und Weise klargemacht, dass Antifaschismus nun mal die Antwort auf Faschismus ist und sie sich lächerlich macht, wenn sie sich nicht daran, wenn sie sich daran stößt. Ja, fuck nochmal, wo waren diese Leute bei Gamergate? Weißt du, Wo waren? wenn Antifaschismus die Antwort auf Faschismus ist, dann müsste eigentlich das Equilibrium des Sündenfaschismus sein, ja? So, das ist dann da, wo die besten Ideen aus dem Faschismus überleben mit den Ideen von dem Antifaschismus. Ja. Ja. Wo waren diese fucking Gedanken, als es um Hate Speech im Internet gab, als ein Gesetz erlassen worden ist dagegen, dass Leute vielleicht mal unfreundlich ihre Meinung äußern? Nee, da ist es ja ganz klar. Da ist es ja eindeutig. Das will ja keiner sehen, aus der Blase, aus der die Person dann betrachtet kommt, weißt du so. Und nun präsentieren wir einen Tweet der Fachschaft Evangelische Theologie von der Humboldt-Universität Berlin. Also ja, die Antwort auf Leanne Bednarz, der linksradikale Antifaschismus der Antifa war noch nie Grundkonsens, sondern das Eintreten gegen Radikalismus jeder Art. Aktuell geht der Radikalismus ganz massiv von rechts aus und ist sehr gefährlich. Mit der Antifa wird man ihn aber sicherlich nicht wirkungsvoll bekämpfen. So, und auch wiederum ein ausgewogener Tweet, was soll's, passt schon. Und dann hier, da war schon die Ankündigung, Hashtag lösch dich und dein, in Anführungszeichen, rechtskonservatives Blabla. Ja, voll geil, Dankeschön. Feminismus, evangelisch-theologisch, was soll das? Humboldt-Uni, was tust du? Humbug-Uni heißt es. Ach, Entschuldigung, ja. Und kann mir irgendwer erklären, warum jemand ausgerechnet an der Humbug-Uni evangelische Theologie studiert? Also die Humbug-Uni steht gegen fast alles, was irgendwie in Richtung Christentum oder organisierte christliche Religion geht. Und dann haben die da eine Fachschaft evangelische Theologie, die anscheinend eher die Fachschaft evangelische Antifa ist. Ja, Zum ich meine, gut, Kotzen. also für einen richtigen Antifaschisten wäre es wahrscheinlich gut, in die Bibliothek reinzukommen, damit man die ganzen Lutherbücher verbrennen kann. Also. Also solche Accounts sollten einfach mal so standardmäßig die Person, die gerade mit dem Account was zu tun hatten, da die Tweets schreibt, mal reintragen, weißt du, damit man genau weiß, wer es denn nun war. Denn jetzt wirft es eigentlich ein schlechtes Licht auf die FS evangelische Theologie. Ja, kommt drauf an, also. Was voll schade Mittlerweile ist, ja, vielleicht. OPEX, also bin ich echt, also ich glaube nicht, dass das da irgendwen stört. Ich meine, das sind evangelische Leute sozusagen und irgendwelche Antifaschisten von der komischen Linksbums-Uni. Also, wenn die sich Ja, da mit den. mal ernsthaft mit irgendwas beschäftigen würden, was da Also. irgendwie in ihrem Kreis da irgendwie los ist oder mit Christentum los war im Dritten Reich oder sonst wie was, dann könnten die sowas Ja. überhaupt gar nicht studieren. Und Ja, und dann sollen die sich aber auch Also nicht so aufspielen, weißt die evangelische, die evangelischen, bei denen ist es ja auch so, dass die eh schon immer so mit den hippen neuen Religionen eh mehr dahinter waren und mit den Ideologien. Es gab ja auch mal so ein wissenschaftliches Dokument, wo man sich die Wahlkreise angeguckt hat und wo man zum Teil halt hat auswerten können, wie es denn mit Religion und NSDAP wählen war. Und da waren halt die Evangelen so die am ehesten, Katholen weniger und halt konfessionslos am wenigsten. Wo man sich dann auch denken kann, wie der Hase läuft. Also, ja. wie der Harzi. Der Harzi, der läuft. Hase, du bleibst hier. Wir hatten irgendwas mit Wolf im Namen vom Stream. Was soll das? Nach Chemnitz. Katholikenpräsident stuft AfD als rechtsradikal ein. Ja, genau. Also der Mann ist jetzt irgendwie der Meinung, dass sie irgendwie jetzt wirklich die neue NPD sind oder so. Oder neue NSDAP. Und deswegen, weil die ja auch demokratisch ins Parlament gewählt wurde, müsste man jetzt Widerstand aller freiheitlich-demokratischen Kräfte gegen die AfD machen. Es genau mit Fuck, demselben Gewicht wenn jetzt ein auch da. Katholik von freiheitlich-demokratischen Kräften redet, dann meint er ja schon mal nicht sich und seinen Verein, oder? Doch, meint er schon, aber kann er eigentlich nicht meinen. Aber naja, es ist halt Religion, funktioniert schon irgendwie. Quadratur des Kreises. Sternberg zog Parallelen zum Aufstieg der NSDAP. In der Endphase der Weimarer Republik gab es auch eine Partei, die in den Parlamenten saß und die Ungeheuerlichkeiten in die Parlamente getragen hat, warnt der ZDK-Präsident. Ja, und diese Partei ist aus dem Völkerbund ausgetreten und zur gleichen Zeit hat sie sich im Vatikan mit irgendwie so einer Religion getroffen, irgendwas mit Kathol, irgendwie so, und hat dann mit denen einen schönen Vertrag gemacht, dass die Kirche in deutsche Bildungseinrichtungen viel Einfluss bekommt. Und das hat eben damit sie schön Werbung dann machen und das gutheißen, was die NSDAP da so macht. Und die Kirche hat sich damit instrumentalisieren lassen, hat da gerne mitgemacht. Und hinterher, nach dem ganzen Krieg, hat man dann noch diversen Leuten zur Flucht verholfen über die sogenannte Rattenlinie. Ja. Das Aber. AfD. In den 60er Jahren hat man sich dann auch davon verabschiedet, den Juden des Deizids zu beschuldigen, weil sie ja den Christus getötet haben, also nach der biblischen Erzählung. Und das hat ja auch nicht unbedingt zur Stimmung beigetragen, die NSDAP zu die Verbreitung einzudämmen. Also das bis was war es, 64 oder 67? Gedauert, bis man es abschaffen konnte. Also. Ja, aber das Gute an dem Typen, an dem Foto gerade von dem Typen, ist halt sein Gesichtsausdruck. So, mit dem sitze ich auch da. So, mit der Hand so total verstört. Was ist das? Was will ja, ich auf lesen? Jeden Fall dieser Zentralrat der Katholiken, da sind auch ganz viele Bundestagsabgeordnete drin. Sag mal, kann man nicht den Zentralrat der Katholiken auch die Finanzierungen ziehen, so wie mit DTIP und so? Das wäre doch mal was, oder? Oh. Sind die überhaupt finanziert? Ich weiß es nicht, welchen Stellenwert die da irgendwie haben. Ich weiß nur, dass da jede Menge Bundestagsabgeordnete drin sind. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt ein Gremium ist, so wie die EKD irgendwie, was irgendwelche demokratischen Dinge da irgendwie tut innerhalb von der Kirche oder so. Weil ich meine, das ist die katholische Kirche, die sind sicherlich da ein bisschen anders aufgestellt. Und aber es ist auf jeden Fall eine Lobbygruppe, die quasi nicht als Lobbygruppe gesehen wird, weil es ja einfach Religion ist und Religion ist ja eh prima. Und es sind jede Menge Bundestagsabgeordnete halt drin. Aber weißt du, dann frage ich mich halt so, ja, hier, der repräsentiert halt die Katholiken, ne? Und wie viele von den Katholiken sind denn pro AfD? So, wird er die aus seinen eigenen Reihen verstoßen wollen, weil er zu seinen eigenen Prinzipien so steht? Ja, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich im Zweifelsfall niemanden interessieren, weil es halt irgendwie so eine Lobbygruppe ist von einer katholischen Kirche, aber ja nicht die katholische Kirche. Naja, okay. Ja, es stand halt nur drin, dass der Typ da irgendwie mehrere Millionen Katholiken repräsentiert und halt im Namen ist ja, so. Es ist ja auch lustig, wenn du die Kirchen googelst, jetzt katholisch oder evangelisch, und dann AfD eingibst oder Flüchtlingskrise, wie viele Ergebnisse du in den News findest. Und wenn du dann zum Beispiel Christenverfolgung eingibst, wie viele Ergebnisse du da siehst. Das finde ich dann auch immer relativ lustig, wo dann die Prioritäten der lokalen Kirchen sind. Also. Nein zum niedersächsischen Polizeigesetz. Was ist denn das hier? Wollen die wieder Polizei irgendwie Handgranaten in die Hand drücken, wie in Bayern? Finde ich gut. Wir hatten ja schon darüber geredet, über das niedersächsische Polizeigesetz. Und, ich war nicht da, okay. Ja, ja, dann halt für unsere Zuschauer, Obex. Das war jetzt nicht genau an dich gerichtet. Nein, ich nehme alles persönlich. Ja. Und okay. Ich wollte jetzt auch gerade nochmal zusammenfassen. Das waren ja so Dinge wie, dass man jetzt auch irgendwelche Staatstrojaner benutzen möchte. Und halt, was ja das Hauptding bei dieser ganzen Sache ist, diese Änderung von der Gefahrendefinition quasi, was, also dass man diese neue Gefahrenkategorie hat, wo man dann halt Leute präventiv schon mal für länger einsperren kann, die also quasi noch nichts getan haben, aber von denen man das halt annimmt, dass sie was tun werden. Dann muss es dann aber irgendwelche Anhaltspunkte geben, oder wie? Ja, irgendwelche, ja. Ja, auf jeden Fall, das war ja, die hatten ja jetzt irgendwie, ich habe schon mal vergessen, wie viele Tage, aber wir hatten auf jeden Fall drüber geredet, vor zwei Streams war es, glaube ich, und einer von den Sachen, die da auch mit bei waren, die aber niemand kritisiert hat, auch gestern hier nicht bei der Großdemonstration, bei der ich gewesen bin, war diese Tatsache, dass sie da auch drinstehen haben, dass man jetzt bei häuslicher Gewalt halt die gewalttätige Person, wo die davon ausgehen, dass es eine gewalttätige Person halt eben ist und nicht generell irgendwie Gewalt in dem Haushalt drin ist von allen möglichen Seiten, dass man die da jetzt auch leichter aus dem Haus rausnehmen kann oder aus der Wohnung. Das ist ja auch so ein Aspekt, der in diesem neuen niedersächsischen Polizeigesetz drinsteht, den aber irgendwie niemand anzweifelt. Also, ja, wie noch leichter? Ist ja jetzt schon so leicht, eigentlich. Ja, noch leichter, ja. Ich weiß nicht, ob es in Niedersachsen auch so leicht schon immer war, aber scheinbar nicht, weil jetzt will man ja irgendwas tun. Und auf jeden Fall ist das da halt ein Aspekt und dieser Aspekt wird halt von niemandem aufgegriffen als kritikwürdig. Auch gestern auf diesem Flyer, wo quasi die Sachen, die man kritisiert, drauf standen, das war jetzt nicht dieser. Ich habe den nicht gefunden, leider irgendwie digital, diesen anderen Flyer, aber ich habe den hier irgendwo eingesteckt gestern. Da stand da halt auch nichts von drauf, von dieser häuslichen Gewaltnummer. Das sieht wahrscheinlich niemand als kritisch, weil das werden ja wahrscheinlich sowieso meistens dann irgendwelche Frauen betreffen, die das dann da irgendwie anmeckern. Und die haben ja eh mal recht und die sollte man glauben und so. Und von daher ist das ja auch alles überhaupt kein Problem. Naja, also diese Veranstaltung da gestern, da war natürlich wieder alles mit dabei. Und noch ein bisschen mehr. Also, das erste, was ich gesehen habe, war marxistisch-leninistische Partei. Die waren da natürlich wieder dabei, die Linke natürlich auch. Ja, genau, My Little Pony war mit dabei. Und ja, dann Antifa, ganz viel Antifa-Fahnen. Die haben natürlich auch ein Problem damit, irgendwie mit diesem Gesetz. Und ja, man hat sich, wie hier auch drin steht, wollte man da niemanden dabei haben, der, wie es hier steht, nationalistisch oder sexistisch oder homophob ist, was auch immer. Also ich meine, kommt natürlich wieder darauf an, wie die das. Also ich finde es halt merkwürdig, sowas sich reinzuschreiben in der Demonstration, wo es irgendwie um eine bestimmte Sache geht, die damit jetzt nichts zu tun hat. Aber ja, scheinbar war es ganz wichtig, weil es ist ja auch, die ganze Gesellschaft ist ja auch so sexistisch und so und bla bla bla blub und tralala. Und da waren auch wieder diverse Menschen, ich werde da vielleicht auch noch ein Video hochladen, was ich gedreht habe, die halt ganz, ganz, also wie gesagt, dieses Antifa-Ding und marxistisch-leninistische Partei und so, da war halt wieder alles dabei, alle möglichen Gender-Symbole und Regenbogenfahnen waren zwar nicht viele da, aber nur, ich habe nur so zwei gesehen, aber prinzipiell ja, der ganze Karren halt. Und sie hatten auch die entsprechende Musik, die man in diesem Bereich halt eben so spielt. Und ja, lustigerweise haben ja die jungen Liberalen Niedersachsen auch teilgenommen an dieser Veranstaltung. Ich habe sie erst gar nicht gesehen, ich habe sie erst hinterher gesehen. Sie müssen sich ziemlich gut versteckt haben. Weil auf jeden Fall bei den ganzen marxistisch-leninistischen und so waren sie natürlich nicht dabei. Ja, und aber das waren nur die jungen Liberalen, nicht die FDP selbst. Und da geht es halt eben auch darum, über die Bürgerrechte, die da beschnitten werden, wobei halt eben viele von den Leuten, also ich fand es halt ganz wahnsinnig, wenn du dann irgendwelche Leute von den Linken und also von der Partei Die Linke und von der MLPD und sowas da siehst und irgendwo singt jetzt irgendwer hier: Wir sind hier, wir sind laut, weil uns die Freiheit raubt und so ein Zeug, ne, wo ich mir denke, ja, weil ihr ja auch so für die Freiheit seid, ne, Leute, aber gut. War halt alles so ein bisschen, und auch diese ganzen Sprüche und Banner da von den, von, was war das eine, irgendwas mit keine Repression stand irgendwie. Hat dieser Antifa-Block da irgendwie so ein Banner, wo drauf stand: keine Repression. Also, ich meine, Keine Hate Speech-Gesetze. ja, eben, diese Leute, die Ja. halt eben mit der vollen Gewalt immer gegen jeden Bullshit, ne, vorgehen wollen, den sie irgendwie den Leuten unterstellen, was sie irgendwie meinen und denken und wollen und so. Die sich da hinstellen und sagen: keine Repressionen, ja, so, aber irgendwie vom Staat, und Ja. dann halt nicht gegen sie natürlich, nur gegen die ganzen Bösen, ne? Weil das ist halt so wie dieser Doppeldenk, der da auf jeden Fall ziemlich stark unterwegs war am gestrigen Tag, so nach dem Motto: ja, das wollen wir ja alles nicht, weil das könnte sich ja gegen uns richten, hatte ich schon ziemlich stark das Gefühl, weil auf jeden Fall in diesem linken Bereich, Aber ne? das, Ansonsten weiß ich halt echt nicht, was sie dagegen haben, also. dieses Doppeldenken kenne ich aber auch von Critical Race Theory, also von der Einführungsbuch dazu. Da haben sie halt auch im einen Kapitel schreiben sie, ja, hier Vergehen wegen Kokain sollten halt gelindert werden. Und generell sollte es die Möglichkeit geben, auch wenn jemand schuldig ist, die Person freizusprechen von dem Verbrechen, weil es ja die Familie schädigen würde, wenn die Person im Gefängnis ist. Und gleichzeitig fordern sie aber auf der anderen Seite, dass man halt Speech Codes anführt, wo ich mal auch denke, ja, Ja. okay, macht Sinn. Ja, ideologisch ist das schon auch. Wir hatten am Wochenende auch so ein linkes Fest hier in der Stadt. Und da geht man auch mal hin. Das war auch genau so, waren genau dieselben Leute da mit MLPD und so weiter. Meiner Meinung nach mit einem Grund auch, warum mittlerweile niemand mehr beim Friedensmarsch oder so mitgeht am 1. Mai. Weil da auch irgendwie diese Bilder und diese Sprüche immer sind. Friedensmarsch ist doch, glaube ich, immer am Ostern, oder? Ostermarsch, ja, meinte ich auch, sorry. Ja, das ist halt so ein Punkt da, und da war zum Beispiel auf der Bühne einer, ja, der hat den Putin als lupenreinen Demokrat irgendwie dargestellt, der fragt sich schon irgendwie, ob der Okay. wirklich da aufgepasst hat, was so passiert oder so. Ne? Ja, ideologisch, wie gesagt, finde ich die auch nicht schon, sind die ein bisschen schwierig, sagen wir mal. Ja, irgendwie Kundenfahnen und so waren natürlich auch. Hat man jetzt zwar nichts von gehört oder so. Ich habe ja schon andere Demonstrationen gesehen in Hannover, wo dann da irgendwelche Folklore-Tänze getanzt worden sind und so. Damals bei der Demo gegen Hooligans, gegen Salafisten. Je nachdem, wo man da hat, wenn du irgendwelche Kommunisten aus Kuba da hast, ne? Also bei uns haben sie die jetzt zum Beispiel jedes Jahr dabei. Okay. Und die machen natürlich, die verkaufen ja auch Zigarren und so. Ja, aber das Kurden-Ding ist halt irgendwie ziemlich groß im Moment. Also, ja, oder vielleicht schon länger, ich habe es nicht mitbekommen oder so, aber es ist auf jeden Fall immer ein Aspekt. Und die haben ja auch so ein bisschen Probleme mit unserem Staat wegen Gründung von terroristischen Vereinigungen und so. Das wird ja auch nicht so gerne gesehen und da gerät man dann auch mal ins Visier. Und was halt eben auch da war, deswegen hatte ich vorhin auch gemeint, das war ein gutes Stichwort eigentlich mit den Hooligans, weil da waren nämlich die Ultras von Eintracht Braunschweig, die waren auch dabei. Und ich glaube auch von Hannover 96, aber in zwei getrennten, Okay. zwei getrennten Bereichen auf jeden Fall. Also nicht vermischt. Also in Frankfurt wären die nicht auf so eine dämliche Demo gegangen. Ja, das stimmt, weil die sind ja, die haben auch keine Ahnung, was gut für sie ist. Aber ich denke. Was ich nochmal anmerken will, wir wollen eine gemeinsame, lebendige, bunte Demonstration. Sie soll Genau. ein Bild der Vielfalt, Kreativität und Offenheit vermitteln. Aber Ich Sexisten dachte, sollen nicht ihr dabei sagt sein. Nein zum niedersächsischen Polizeigesetz. Was hat damit bitte Vielfalt, Kreativität und Offenheit zu tun? Also so dieses, Ja. ja, wir demonstrieren zu diesem Thema, aber wir haben hier mal unseren Katalog an Sachen mitgebracht, Ja. der der auch Claudia, der Elli und der Beate oder so, ja. Ja, genauso wie diese ganzen ewigen Rufe natürlich von wegen hier Antikapitalismus und bla blub und bla bla. Ne? Also das ist halt bei denen, die sehen das ja auch als Gefahr halt für das, was sie als das Richtige erachten und das können sie auch gerne tun. ja, aber dass es ihnen halt nicht auffällt, Also, dass sie auf der anderen Seite halt genau solche Sachen mit anderen Leuten halt auch ganz gerne dann mal machen würden oder so, ist ne? halt auch so ein bisschen, wenn man sich so unrealistisch darstellt, dass dann auch nicht davon ausgegangen wird, dass irgendwie die Leute glauben, dass sie ihre Forderungen durchkriegen würden, ne? Wenn die sich so unrealistisch darstellen. Wie sollen die dann was durchkriegen? Ja, Also. das reihen die ja nicht, dass das unrealistisch ist. Ja, okay. Ja, die Das, glauben, dass sonst, die. sonst wären sie ja, sonst wären sie ja keine Kommunisten im Jahr 2018, Genau. also. Das ist ja das Tragische daran, weißt du, also ein guter Bösewicht wird sich immer als den Helden sehen, ja. So, ist halt das, ne? Und Ja, und außerdem höre ich die ganze Zeit. Sexismus-Ding und Antifaschismus und so ein Kram. Also da war auch irgendwann, das Lied kannte ich jetzt noch nicht. Die meisten von den komischen Liedern hatte ich irgendwann schon mal gehört. Der Dingsbums hier, wie heißt der, Martin Sellner, wäre bestimmt wieder voll auf seine Kosten gekommen mit all den Besten von Egotronic, was da irgendwie abgespielt wurde. Aber da ist er ja ein Fan von und auf jeden Fall. Eins von diesen Liedern, das war, wo irgendwas gegen Sexismus, da wurde irgendwie beschrieben, das war irgendwie so ein Rap gegen einen, der irgendwie nicht irgendwie meint, dass das Mädchen irgendwie mit dem tiefen Dekolleté, das er nur für ihn irgendwie hätte oder so. Und natürlich war er der Böse in dieser ganzen Geschichte und zum Schluss hatten sie dann noch irgendwie, dass er sich hinterher einen runterholt da drauf oder so, weil er abgeblitzt ist oder so. Und das war dann irgendwie auch wieder böse. Und da hat man halt auch mal so ein bisschen gemerkt, das war eigentlich so das Lied des Falschdenkens. Ich muss mir das unbedingt nochmal rausholen, weil es ist eigentlich egal, was du machst, so, wenn du eine siehst und die hübsch findest, das ist auf jeden Fall falsch. So. Ne? Also, weil die ist auf jeden Fall auch unterdrückt dann irgendwie. Die hat keine Agency oder so, dass sie sich den Kram angezogen hat oder so. Das ist vollkommen egal. Das ist einfach Willenlosigkeit sozusagen. Da muss man nichts hinter vermuten und ja, auch wenn du dann da nach deiner Abfuhr dich verziehst, schon allein, dass man die attraktiv gefunden hat, ist natürlich auch ganz schlimm und so. Ja, ist Male Gaze. bei mir auch Es kleben geblieben. gab am Wochenende einen Tweet von einem, ich glaube, es war ein amerikanischer Grünen-Politiker, der gesagt hat, me and my hot wife are here, bla bla Nee, bla. Und dann habe ihn, Schweden, Schweden war das, okay, ja. und der hat ihn dann gleich, da hat ihn dann gleich der Mob angefallen, weil er seine eigene Frau als heiß bezeichnet hat. Das ist so unsagbar. Hey, aber ich höre doch die ganze Zeit ständig irgendwas von Demos. Hier, Demo, da, so. Wann kommt denn die Vollversion? Ja, die Vollversion kommt dann bald vom niedersächsischen Polizeigesetz. Ja, nicht nur da. Nicht mal, in NRW machen sie es ja auch und ja, wo noch. Bei so einer Opposition natürlich auch. Ich meine, gut, in diesem Zettel stand natürlich drin, warum viele von den Sachen halt zu hinterfragen sind und ist ja auch richtig, aber das Problem ist halt eben. Das System, ja. Nee, mit diesem ganzen Drumherum und Krempel hat es überhaupt keine Schlagkraft. Das ist ja gerade der Witz. Die Leute denken da irgendwie, nee, jetzt müssen wir aber die ganze Welt retten in diesem Zusammenhang. Und das funktioniert halt nicht. Und mit diesen ganzen Leuten, die man sich da alle mit ins Boot holt und sich sagt so, ja, wir sind jetzt hier eine große Gruppe. Andere Leute gucken da drauf und sehen irgendwelche MLPD-Fahnen und kriegen einen Wirkreiz und denken sich nur so, ja, wenn die dagegen sind, kann es ja so schlimm nicht sein. Ne? Also. Ja, genau. Dann kommen die und bauen irgendwie so ein Ideologiezelt darüber oder so. Das ist natürlich Schwachsinn. Also, ja. Sieht zwar doof aus von außen. Ja. Und um das mit dem Clickbait, den ich gemacht habe, auch noch mal kurz aufzuklären. Ich hatte ja gestern schon angeteasert, dass ich heute über die Finanzierung von Amerika spreche, von dieser Demo. Das war quasi eine Anspielung darauf, dass ich da mit einer Amerikanerin war auf der Demo und die hat denen halt eben Geld gespendet für, also die liefen da so mit so Spendentüten rum und hat da irgendwie 50 Cent reingepackt oder so und das ist quasi dann die amerikanische Finanzierung gewesen, also übelstes Clickbait von meiner Seite hiermit aufgeklärt. Du Schuft. Wem hat sie das denn gegeben, der MLPD oder der Übergeordneten hier? No, ja, den Leuten, den Organisatoren, wer auch immer dann dahinter steckt, ja. Aber die MLPD kriegt ja auch Großspenden. Letztes Mal wieder, Lindner hat ja irgendwie jetzt 20.000 Euro an die, oder 50.000, ich weiß gar nicht mehr, an die FDP gespendet. Und auf jeden Fall wird das ja dann, es gibt ja seit ein paar Jahren so ein Gesetz, dass alle Spenden ab einem gewissen Betrag veröffentlicht werden müssen an die Parteien. Und in dem Zusammenhang haben halt diverse Zeitschriften, die darüber berichtet haben, halt eben darauf hingewiesen, dass die MLPD auch sehr große Einzelspenden bekommt. Mhm. MLPD in Stuttgart hatten sie immer Kuchen und einen Flachbildfernseher. Immer Geld für auch eine große Spende bekommen haben. Also. Immer ja, Kuchen. Schweden wird auch gewählt. Und wenn es gut läuft, sagen wir mal, dann ist die feministische Partei hinterher weg. Das kann man in Schweden ja wohl nur wünschen. Wenn es nicht so gut läuft, gibt es einen richtigen Rechtsruck. Ist natürlich auch Ansichtssache. Ja, auf jeden Fall ist das wohl heute. Ich habe noch nicht geguckt, ob es schon irgendwelche Hochrechnungen oder sowas gibt oder Ergebnisse. Soweit ich sehen kann, noch nicht. Ich habe hier so einen Ticker offen, einen schwedischen. Da ist noch nichts. Es soll aber kurz nach 20 Uhr Hochrechnungen geben. Okay. Ja, ich hätte das auch so zur Info nur angereicht. Ne? Da habt ihr es. Ja, wobei ich da auch mal sagen möchte, dass wenn ich mir die Berichterstattung in den deutschen Medien zu dem Thema ansehe, ist das auch wieder so tendenziös und so, wie schlimm wird der Rechtsruck? Rechtsruck, Rechtsruck, Rechtsruck. Ich meine, hat jemand, als die Feministenregierung da an die Macht gekommen ist, gefragt, wie schlimm wird der Linksruck? Wie schlimm wird der Feminismusruck? Oder so? Nö. Aber sobald halt jemand... Es gibt irgendwie Gerechtigkeit. Die Leute haben sich gefragt, wie gut wird die Gerechtigkeit jetzt? Ja, klar, kann ja sein, dass es gar nicht wirklich rechts ist, dass es nur irgendwie von denen mal wieder so eingeschätzt wird, weil es eben nicht feministisch ist. Ja, also die waren schon mal eine richtig krasse Rechtsaußenpartei, die Schwedendemokraten, aber seit mehreren Jahren, also über 10, glaube ich, haben die sich ein ganzes Stück von dieser Sache wegentwickelt. Und es ist nun mal so, in zivilisierten Demokratien darfst du eine Partei gründen, auch wenn die Ziele anderen Leuten nicht gefallen, solange du Gesetze einhältst. Das scheint immer weniger präsent in den Köpfen der Leute zu sein. Auch diese ganzen Nummern hier mit die AfD muss beobachtet werden. Die AfD ist jetzt so schlimm wie die Nazis, weil die zusammen mit Pegida gelaufen sind in Chemnitz und so. Dieses Nein, nein. Es muss klare, rechtsstaatlich abklopfbare Hinweise, Beweise oder irgendwas geben oder Vorkommnisse, die das begründen, aber nicht, weil da irgendwie ein Demonstrationszug war und da sind auch Leute mitgelaufen, die uns überhaupt nicht gefallen. Und deswegen müssen die Veranstalter jetzt von Verfassungsschutz beobachtet werden. So funktioniert Demokratie nicht, so funktioniert die Zerstörung der Demokratie. Also ich bin auch eigentlich ganz ehrlicher Meinung, so der Ansicht, dass wenn man diese Opposition, diese feministische Linke da, diese Art von Opposition, von der man immer wieder hört, mal der die Bühne überlässt und wirklich sie als Mainstream darstellt, nicht so wie es jetzt schon Mainstream ist, sondern wirklich in der Regierung so richtig fest, ja, sie wird sich selbst nicht in dieser Position sehen wollen, denn das heißt ja dann, dass jeder sie ja auch kritisieren soll und darf. Und deswegen glaube ich, dass man niemals von so einem Linksruck so dezent im Mainstream sprechen wird, ehe nicht wirklich so eine feministische linke Regierung da ist. Und die wird halt niemals zustande kommen. Weißt du denn nicht, warum die Männer die Frauen jetzt mittlerweile doch mal ein bisschen dran lassen? Ja, soll man mal machen. So, und dann haben wir irgendwie eine feministische Regierung und dann sollen die mal entscheiden, was hier passiert. Ja, aber es ist doch nur eine Taktik vom Patriarchat, das ist nicht verstanden, dass die, dass die Frauen halt hinterher schuld sind, darum geht's. Es geht halt echt, das sind eigentlich genau dieselben Sachen, die auf so einer Mikroebene bei Gamergate abgelaufen sind, dass sich dann so Social Justice Warrior darüber aufregen, wie Charaktere dargestellt werden oder welche Hautfarbe die jetzt in Filmen oder Spielen haben, aber wenn man ihnen dann sagt, ja, mach dein eigenes Ding, dann sagen die hier, nö, will ich nicht, und wenn man ihnen zuhört und das macht, was sie wollen, dann meckern sie weiter. Ja, aber von der Art und Weise ist einfach die Opposition. Die haben halt nichts. Die wollen nur die Opposition sein und deswegen sind sie selbst nicht in der Lage, irgendwie zu regieren. Ja, genau, das glaube ich auch. Die wollen sich hauptsächlich abgrenzen irgendwie von den anderen. Und dafür ist ihnen dann jedes Argument recht oder so. Ja, aber dann sollen sie nicht schreien, hier. Das ist so eine Form von Borderline verhalten oder so. Ne? Ja, aber dann sollen sie nicht schreien, wir wissen es besser. So, es gibt erste Zahlen aus Schweden. Das sieht nach einem richtig schönen Putt aus. Der linke Block 39,4%, der konservative Block 39,6% und dazwischen die Schwedendemokraten mit 19,2%. Schwere Verluste für die Sozialdemokraten und natürlich große Gewinne für die Schwedendemokraten, die man nach Umfragen so bei 16% gesehen hat. Jetzt sind es 3% mehr. Wieder mal so dieser Effekt. Huch, warum sind das auf einmal so viele? Ja. Ja, nur jetzt haben sie genau das, was sie nicht wollten, also deutsche Verhältnisse, haben sie gesagt. Also eben, dass es nicht entschieden ist, wirklich, dass es sehr knapp ist halt. Und die haben ja auch gesagt, keiner will mit den Schwedendemokraten, das heißt, mal schauen, was da, vielleicht kriegen die Schweden eine 80% große Koalition, dann sehen die mal, wie das ist, wenn man leidet. Ja, ne? Ah ja, was ist denn das hier? When efforts to depolarize the electorate fail. Das ist eine Studie darüber, dass man gemerkt hat, dass bestimmte Tools, die man sonst hat, um Polarisation zu vermeiden, dass die zurzeit nicht wirklich funktionieren in dem US-amerikanischen politischen Kontext. Und ich bin da gerade auch noch an einem Buch am Lesen, also ich hätte da ziemlich mehr noch dazu erzählen wollen würden. Also. Aber ja, ich lasse das mal so stehen. So. Wie, hast du weniger als 5 Bücher geschafft die Woche, oder was? Ja, mal, oft komme ich auf 5, 6. Also okay, regelmäßig 2, 3. Also. Ist voll schlimm, wie viel du liest, Alter. Was soll denn das? Denkst du, bist schlau, oder was? Ich trinke auch viel, das gleicht sich wieder aus. Weißt du? Was, du trinkst viel? Ich trinke auch viel, das gleicht sich dann wieder aus. Nein. Was ist denn die Heterodox Academy? Das ist eine Geheimorganisation, die eine öffentliche Website hat. Doxen nee, die dann nur Heteros? Nein, da macht auch der Jonathan Haidt mit. Und die fürchten sich darum, dass das amerikanische wissenschaftliche System vergammelt. Weil bestimmte Teile des akademisch-industriellen Komplexes nicht mehr richtig funktionieren. So, also. Und es geht halt darum, dass man Counterinformationen zu einseitigen Blickwinkeln hat, die auch gern mal von Wissenschaftlern an den Tag gelegt werden. Und hier hat ein Herr Jean Stevens Ja, Studie zusammengefasst, mit dem Pew Research Center, The Polarizing Effect of Online Partisan Criticism. Evidence from two experiments. Und das Interessante war, dass sozusagen, dass zurzeit viele Demokraten und Republikaner angeben, dass innerhalb der Demokraten die stärkste Polarisierung stattfindet, was ich ganz interessant war. Und wenn wir etwas weiter runter scrollen, ich muss auch dazu sagen, das Wording war sehr merkwürdig. Also, ich mir auch denke, wer so schreibt, der hat Angst vor einem Backlash. Also, und ich finde es ganz lustig. Also, hier sehen wir sozusagen verschiedene Source-Möglichkeiten von Polarisation, also verschiedene Tendenzen innerhalb der Gesellschaft, die dir helfen, dich zu polarisieren. Und man sieht, dass halt Party Affiliation, also Demokrat oder Republikaner, dass das hochgegangen ist. Race, was einem die Medien regelmäßig erzählen, was scheinbar ins Boden, also absolut nach oben gehen müsste, geht leicht runter. Religion ist hochgegangen, Education ist ein bisschen hochgegangen, Age und Gender. Also irgendwie so an den Themen, wo sozusagen die Progressiven sich derzeit am härtesten abarbeiten, das geht hoch, plus generell a Party. Und halt in einem Zwei-Parteien-Staat ist es halt ungut, wenn jetzt der Republikaner sagt, ja, Demokraten sind eine kommunistische Frontgroup, und genauso ist es halt schlecht, wenn die Demokraten sagen, es sind halt alles Faschisten. Und es ist auf jeden Fall interessant, wie sozusagen die Polarisierung sich deutlich zeigt, die seit den 80er Jahren zugenommen hat. Weil meiner Meinung nach haben wir in Deutschland die genau perfekte Mischung dafür, dass wir eine ähnliche Situation sehen werden in naher Zukunft, also, und auch in den nächsten 10 Jahren. Also deswegen interessanter Artikel. Also Und auch. die Zerrissenheit bei den Demokraten könnte ich mir gut auf die SPD adaptiert vorstellen. Ja, die sind ja auch ziemlich zerrissen. Ne? Also, ja. Und hier, das eine Studie, die ich leider nicht sourcen konnte. Also ich habe jetzt den Richard Lawson nicht angeschrieben und ich konnte die Quelle leider nicht sehen. Ich habe das jetzt mal einfach hingenommen so. Ich hoffe, dass das jetzt eine gute Methodik war. Das mache ich eigentlich ungern, mir nicht zumindest ein bisschen so die Quelle anzugucken. Aber ich fand es hier ganz interessant, wie Leute verschiedene Nachrichten, Zeitungen, Establishments wahrnehmen, die halt eben eher links, Mitte oder rechts orientiert sind, politisch. Und ich fand es einfach ganz interessant. Also CNN oder New York Times, also so ein bisschen so die Zentristen als Wiege der Schale wahrzunehmen. So, ich fand es interessant. Also ich keine Ahnung. Sagt, dass ihr es auch interessant findet. Nein. Ja, ist interessant. Schweigen, da hast du's. Oh nein, nicht neue deutsche Medienmacher. Nein, Mann, nein, warum? Was wollen die schon wieder? Nicht den Sprachgebrauch der Rechtsextremen übernehmen. Ja gut, okay, machen wir nicht. Tschüss, fertig, weiter. Naja, gut, was sie darunter verstehen, ist wahrscheinlich wieder, weiß der Teufel nicht was. Wir haben euch Ja. gesagt, Lange ist der Hetzjagd, also Hinterkopf sagt verwirrt. gefälligst Hetzjagd, weil wenn ihr nicht Hetzjagd sagt, dann ist es Sprachgebrauch der Rechten oder keine Ahnung. Hier, es ist kein bürgerlicher Protest. Wer hier mitläuft, unterstützt Neonazis, Rechtsextreme oder Faschisten und wird nicht in die rechte Ecke gestellt, sondern stellt sich selbst dorthin. Nicht nur Neonazis sind ein Problem, sondern auch die Mitläufer. Das sollten JournalistInnen nicht verharmlosen. Ja, okay, cool. Nach derselben Logik. Nicht nur Antifas sind ein Problem, sondern auch die Mitläufer. Weißt du, ja, geil, cool, was jetzt? So. Auch dieses Ding, es gab keine, wenn du ganz kurz noch mal ein ganzes kleines Stück, eine Zeile runter, noch mal runterscrollst, der erste Punkt, es gab keine Schweigemärsche oder Trauerzüge, bei denen sich lediglich ein paar Rechtsextreme untergemischt haben. Die Veranstaltungen wurden von und mit Rechtsextremen organisiert. Ja. Weißt du, Einfach mit. mal ohne Beweise ins Internet geschissen. Aber ist ja egal, die neuen deutschen Medienmacher werden ja trotzdem weiterhin mit Staatskohle gepampert. Die AfD ist nicht rechtskonservativ, rechtsnational oder rechtsaußen. Die AfD ist mindestens rechtsradikal, nachzulesen in der Definition des Verfassungsschutzes. Zahlreiche Vertreter wie Björn Höcke sind eindeutig rechtsextrem. Zahlreiche Vertreter nennt eine Person. Geil. Danke. Ja, auch das Ding ist, das, was die AfD heute fördert, ist vor 20 Jahren CDU-Programm gewesen. Und da hat kein Schwein gesagt, außer völlig Verrückten, dass das rechtsradikal ist. Ja? Rechtskonservativ, ja. Rechtsaußen, vielleicht. Aber rechtsradikal ist ein Vorwurf, der meiner Meinung nach besser belegt werden muss, als lesen Sie mal in der Definition des Verfassungsschutzes nach Educate Yourself, Shitlord. Boah, ja, Alter. Also ich glaube nicht unbedingt, dass das die gleichen Sachen sind, die jetzt fordern, die CDU auch gefordert hat, schon alleine, weil viele Dinge ja noch gar nicht irgendwie auf der Agenda gestanden sind vor 20 Jahren. Nee, aber Leute, ey. Natürlich, es gibt Asylrechtsverschärfungsplakate von der CDU von vor 20 Jahren. Ja, aber das ist ja trotzdem nicht das Gleiche, was die jetzt fordern. Also, boah, Leute, Alter, jetzt inhaltlich ist es ja nicht das Gleiche, nur weil da auch Asylrechtsverschärfung draufsteht. Es gibt in der Liste noch einen viel krasseren Punkt, okay? Das Thema ist nicht Wut auf die Asylpolitik oder Ausländerfeindlichkeit. Bei den Aufmärschen wird die Pressefreiheit, die Vielfalt in der Bevölkerung, die bloße Existenz von Muslimen in Deutschland und unsere Rechtsstaatlichkeit angegriffen. All das soll abgeschafft werden. Es geht hier nicht um Geflüchtete. Also nicht nur um Geflüchtete. Hier, dieser Teil von die bloße Existenz von Muslimen in Deutschland. Ja, dass das ein Problem ist, dass das kritisiert wird. So, sorry, aber... Ja, dieses die bloße Existenzgerede, das machen sie ja auch schon lange gerne. Ja, ich meine, guck dir mal allein das an, was sie mit Jordan Peterson damals gesagt haben. Da ging es ja auch mal um die Existenz von Transsexuellen, die er da angeblich verleugnet. Also die Existenz, also als wäre das eine... feste Gruppe, jetzt in dem Fall mit den Muslimen, bei denen die Leute, die Muslime sind, nichts damit tun können. Die können das nicht ändern. Das ist wie, wenn du, keine Ahnung, 1,70 bist. Kannst du nichts ändern. So, nee, sorry, aber wenn es um religiöse Gruppen geht, dann muss man das auch mal beim Namen benennen und sagen, ja, klär dich auf. Geh da mal raus. Rechtsextreme und AfD streuen gezielte Mythen über sämtliche Medien, wie das Mantra, wir sind keine Rechten, wir sind nur politisch besorgte Bürger oder wahlweise auch Islamkritiker, Migrationskritiker, abgehängte und vernachlässigte Bürger. Solche Statements ohne Einordnung stehen zu lassen, ist fahrlässig. Ja, sorry. Ja, aktive Politik machen, das wollen die neuen deutschen Medien machen. Aktive progressive Politik machen, verkleidet als Regeln des feinen Umgangs. Das ist das, was man hier machen. Oder innerhalb der Medien, um den Menschen eine Agenda vorzugehen. Ja. Oder hier. Wenn Menschen vor laufender Kamera Aussagen machen, die an die 1930er erinnern, sollte das entsprechend aufbereitet und problematisiert werden. Nur zuhören und reden lassen ist hier das falsche Format. Ja, aber wie wollt ihr dann die Informationen haben, die ihr dann verwendet, um Bezug herzustellen zu dem, was die Person will? So, du musst die Person erstmal reden lassen und du musst das, was sie sagt, auf dich wirken lassen. Das ist doch genau das, was ihr hier irgendwie dann verlangt, aber dann gleichermaßen kritisiert. So, das ist auch einfach nur ein dummer Widerspruch in sich. Also, was ist das auch für ein Kriterium? Vor laufender Kamera Aussagen machen, die an die 1930er erinnern. Das Bild, was ich bei mir im Kopf habe, hast du zu verantworten. Weißt du, was soll das? Nein, habe ich nicht. Nö, ich sag Sachen und wenn du was damit assoziierst, dann geh darauf ein. Aber dann wäre das ja zuhören und reden lassen zuerst da, oder? Oder soll man unterbrechen, damit man erst recht nicht weiß, was die Person sagen will? Und zwischendrin wird für mehr Jobs für neue deutsche Medienmacher geschillt. Die Medien sollten auch die Angegriffenen stärker berücksichtigen. Einwanderer, innen, Geflüchtete, geben die zu, dass das großenteils Männer sind, müsste es nicht Geflüchtete innen heißen. Deutsche of Color, von denen es auch in Sachsen zahlreiche gibt, kommen bisher zu wenig zu Wort. Ja, Geflüchtete ist wahrscheinlich so wie Studierende. Na, das braucht man keine. Ah, okay, genau, ja. Okay. Ja. Geflohene. Also, der Hüter meinte, der große Unterschied ist, dass die AfD ist eigentlich sozusagen die erste oder einzige Partei, die nicht zumindest behauptet, sie hätte alle Menschen im Visier. Das stimmt ja ein bisschen. Aber ob das dann gleich rechtsradikal ist, so möchte ich aber auch mal bezweifeln. Das ist sicher in irgendeiner Weise irgendwie rechts, klar. Ne? Nee, ja, aber die Leute, dass das früher die CDU auch gemacht hat, so ungefähr. Das stimmt ja auch vor allen Dingen nicht, weil es gibt genug Parteien, die ja sagen, dass sie keine Männer im Visier haben oder höchstens im Visier von der Waffe oder so, weiß ich nicht. Ja, wenn du konkret fragst, dann haben sie sie ja angeblich doch im Visier. Also zumindest die Ausrichtung ist ja irgendwie so universal humanistisch und ja, das ist jetzt da bei der AfD dann nicht unbedingt gegeben. Aber wie gesagt, ich halte das nicht unbedingt für extremistisch oder radikal, sondern eben einfach nur für eine andere politische Seite, ne? Weißt du, wenn man, auch weiter hier, nächster Punkt, ne, wenn man den Spruch, ich bin zwar kein Rassist, aber schon als Rassismusmarke rausstellt, ja, dann sollte auch der Spruch, mit Demonstrationen werden zwar demokratische Mittel genutzt, aber genauso demokratiefeindlich gelten, wie ich bin kein Rassist, aber als rassistisch gilt. Weißt du, weil hier der Punkt, mit Demonstrationen werden zwar demokratische Mittel genutzt, aber die Ziele der Gruppen sind jedoch verfassungsfeindlich. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus und Deutsche zuerst. So, Nationalismus ist erstmal nicht verfassungsfeindlich. So, keine Ahnung. Das ist im Gegenteil, ohne Nationalbewusstsein hätten wir gar keine Verfassung. Ja, aber das kommt dann halt von der Richtung von neue. Ich meine, bei denen ist Deutsche im Namen. So, neue deutsche Medienmacher. Ja, aber das ist doch genauso nationalistisch. Das ist doch grotesk, neue deutsche Medienmacher. Und dann habe ich nur Leute, die aus anderen Ländern kommen mit dem Verein. Das ist die Politiker werden auch darauf angeschworen, dass sie irgendwie, oder müssen ja darauf schwören, dass sie Gutes für das deutsche Volk wollen und so weiter. Der Nationalismus ist ja sozusagen inhärent. Ja, aber die sagen ja dann, so waren wir, Gott helfe. Und das ist ja quasi wiederum so, als hätte man die Finger gekreuzt. Also. Ja. Deutschland, den Deutschen, ja, neue deutsche Medienmacher, den neuen deutschen Mediamachern, Alter. Was ist da los? Das genau, so das neue nicht. Deutschland, die neuen Deutschen. Ja. Ja. Schöne neue Welt. Deutschländer raus. Würstchen von Maika. Naja. Alternative Begriffe für die Berichterstattung in der Einwanderungsgesellschaft können auch im Glossar der neuen deutschen Medienmacher nachgeschlagen werden. Ja, danke, Alter. Oh mein Gott, Newspeak, dritte Auflage. Ja, da haben wir doch schon ausführlich drüber geredet, als das noch neu war, vor Jahren schon. Ja. Sogar in unserem Channel-Trailer kommt sogar ein Ausschnitt davon vor. Das ist einfach Schlangenöl im Schlangenöl. Was ist denn das? Schlangenölception. Ja. Die Aufforderung zu liken und zu klicken und so. Und den Pesky-Adblock auszumachen. Ja. Bei mir geistert immer noch das so im Kopf rum, dass da auf irgendeiner Broschüre drauf stand, dass die Frage, ja, was wird denn eigentlich aus dem Land, in dem ich lebe, oder was wird aus meiner Zukunft schon als rassistisch gilt? Was ist da los? Ach, das waren zwar nicht die neuen deutschen Medienmacher, muss ich klarstellen, aber die würden da auch nicht widersprechen, egal. Journalisten sollen nicht sagen, was Leute zu denken haben. US-Forscher attestiert deutsche Medien Realitätsferne. Das passt aber auffallend gut zu dem Artikel davor. Ja, das ist ein neuer deutscher Journalismus. Ne? Ja, oder hier, soll mir nicht sagen, was ich zu denken habe. Padam, padam. Ja, ist hier der Jay Rosen, Rosen oder so ähnlich. Rosen. Der ist halt amerikanischer Journalist und Wissenschaftler, also forscht zumindest zu Journalismus, ich glaube sogar an der Columbia-Universität, also die Columbia-Universität ist eigentlich ziemlich berühmt für den Media Studies. Für den journalistischen Bereich halt von der Columbia-Universität. Also es war zumindest mal eine richtige Institution. Und der Herr hat jetzt halt eine Weile der hat so ein Buch, glaube ich, geschrieben oder irgendwie so eine Serie gemacht, die sich damit beschäftigt, wie halt Journalisten denken, und das hat er jetzt ausgeweitet halt auf den Rest der Welt und geht dann jetzt halt, war jetzt halt in Deutschland, um zu gucken, wie so das Mindset von den Journalisten in Deutschland ist. Er hat sich halt mit vielen Journalisten unterhalten und Verlagshäusern und so, beim Springer und beim ARD und ZDF und bei allen möglichen Sachen war da halt und hat Gespräche geführt. Und jetzt hat er halt quasi so eine Art offenen Brief an die deutsche Medienlandschaft geschrieben, den man auch bei der Frankfurter Allgemeinen auch komplett lesen kann. Das ist jetzt hier von Media nur so eine Zusammenfassung. Und da sagt er halt eben viele von den Dingen, die uns hier natürlich auch schon aufgefallen sind, so dass immer dieses Zitat irgendwie kommt, und man soll sich mit keiner guten Sache gemein machen, aber auf der anderen Seite die Leute halt auch irgendwie der Meinung sind, dass dass halt eben irgendwie rechts blöd ist und so und ja, wenn man eine Haltung braucht, das Wort mit der Haltung ist ihm auf jeden Fall auch aufgefallen, dass alle Leute das irgendwie meinen mit der Haltung. Und das sei ja dann nicht komplett objektiv, müsste man ja nicht sein, man muss ja trotzdem noch eine Haltung haben und die zeigen und so. Ja, und das passt halt nicht so wirklich zusammen. Ja. Dann hat Das. sich das eine Weile angehört und ist weggefahren und hat den Kopf geschüttelt, so Ja, ungefähr. naja, nicht wirklich, ne? Ich meine, der kennt das ja sicherlich von. Also, so speziell ist das ja jetzt auch nicht. Also, diese Vokabeln halt von der Haltung und dieses Zitat mit dem, man soll sich mit keiner guten Sache gemein machen, das sind ja jetzt schon spezifisch deutsche Dinge, die dem Typen halt auch aufgefallen sind, weil sie immer wieder gekommen sind. Aber ansonsten ist das ja jetzt auch nicht so besonders. Der hat jetzt auch kein vernichtendes Urteil irgendwie gefällt, aber er hat halt auch auf jeden Fall zu der Flüchtlingsdebatte halt gemeint, dass die Leute da zu enthusiastisch gewesen sind damit und sich das halt eben im Nachhinein rächt, wenn es dann doch irgendwelche Probleme gibt. Und dann halt die Leute dastehen und sagen so, ja, wie, ich denke, ist alles prima, so. Habt ihr ja vorher auch nichts von gesagt, dass es irgendwelche Probleme machen könnte. Ja, realitätsferne war jetzt das Wort sozusagen, ne? Was Ja, da eben. Mutter veranlasst hat. Gebt das Wort frei. Das Es gab ein Urteil vom Oberlandesgericht München, was ist das? ja, genau, das ist ein sehr interessantes Urteil jetzt, weil es quasi so ein bisschen ja, quasi sagt, dass halt Facebook und irgendwie sozialen Medienplattformen nicht einfach nur irgendwelche Dienstleistungen im Internet sind, wo die sich selber aussuchen können, was sie machen. Weil, also dieses Urteil sagt halt eben, dass es ein öffentlicher Marktplatz für Information und Meinungsaustausch ist und Ja, Facebook verletzt sozusagen die eigenen AGBs, ne? Damit, dass sie den Leuten im Prinzip versprechen, sie könnten da ihre Meinung frei äußern, dann können sie es aber nicht, ne? Weil der Staat es ihnen nee, also ich habe das sogar noch ein bisschen verbietet. anders verstanden. Also sie sagen quasi, dass Facebook überhaupt gar nichts in die AGBs reinschreiben darf, was nicht auch der Staat machen darf, weil das halt eben zu groß ist. Also wie hier eben Ach so. steht, mittelbare Drittwirkung, die da beachtet werden muss. Also du kannst dir halt nicht einfach so sagen, dass die Leute ausgeschlossen werden, weil das halt einfach die Leute von zu viel dann ausschließen würde. Ja, es ging um Paragraph 5 in der AGB. Ja, da stand das nochmal genauer drin. Vielleicht kommt das noch. Hast du das, glaube ich, beim GameStar gesehen? Hatten Sie das Ach so, zitiert? GameStar. Den Ja, nee, das hatte ich Paragraphen? jetzt nicht genommen. Ich habe dieses hier genommen, weil ich dachte, das wäre ein bisschen besser hier von der FAZ. Ach so, ja, genau. Und zwar stand in Paragraph 5 in der AGB sowas wie, dass ja, man sich gegenseitig verpflichtet, auch die Rechte zu achten, die Gesetze und die Rechtsgüter des anderen sozusagen. Ja. Okay, Und weiß das ich jetzt nicht, sah was das Gericht dann bedeutet. eben als verletzt an, durch Facebook natürlich. Okay. Also das Rechtsgut der Meinungsfreiheit nicht genügend geachtet haben. Ist ja auch wichtig im Prinzip, das ist ja genau der Ärger auch gewesen von Anfang an. Ja, also ich verstehe das jetzt halt eben so, dass man quasi theoretisch in Zukunft dann darauf klagen kann, dass man da seine Meinung äußern darf. Ja, das auch. Wenn Und die das dann dürfen so das aber auch nicht so durchkommt. ohne weiteres löschen. Die müssen aber mit der Löscherei müssen die auch vorsichtiger sein. Ja. Was da gelöscht wurde, war ja auch total nichtig. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Hat einer irgendwie zum anderen gesagt, ich höre jetzt mal lieber auf zu argumentieren, weil sie sind mir nicht gewachsen oder so. Ganz böse Aussage. Ja, warum wird sowas gelöscht überhaupt? Ne? Kann irgendwie vielleicht ein Algorithmus zum Opfer gefallen sein? Oder ein Mitarbeiter, der aus Versehen sich verklickt hat oder so, aber irgendwie, sonst ist doch da Ja, nichts. Ne? das So. klingt auch komisch. Also ich meine, ist Ja, das ich nicht glaube, das einfach war auch die nur Gänze. wegeditiert von den Leuten, die, ich meine, du kannst ja, wenn du Facebook-Seite hast, kannst du die ganzen Kommentare alle verbergen, die da irgendwie gepostet werden. Aber das Okay. ist ja noch was anderes dann. Du Ja, kannst auch die okay. fremden Kommentare verbergen, Verwirrung ne? perfekt, sehr schön. Wir reichen das dann irgendwie nächste Woche nach, was jetzt wirklich die Ja, Implikationen genau. des Ganzen sind. Ja, die Fähigkeit, sich nicht die Meinung eines Oppositionellen anzuhören, wer eine Meinung vertritt, die dir nicht in den Kram passt, ist nicht so gut in der Demokratie. So. Wer hätte es gedacht? Ich. Ja. Ich hätte es gedacht. Du hättest es gedacht. Ich hätte es gedacht und ich habe es auch gedacht und ich denke es immer noch und ich werde es immer denken. Und die haben sogar ältere Größen der Medienlandschaft und der geistigen Kultur der Amerikaner zitiert. Aus der Vergangenheit. Weißt du, die Idee mit dem Polis, ja, mit dem Griechen-Ding, ist nicht gewesen, dass die so wenig Platz haben, dass die nur ein Ding, so einen Platz haben können, auf den die sich treffen und reden. So, die Idee dahinter war, dass man halt nur einen Ort hatte, an dem man reden konnte, so total freien Ideen austauschen. Wenn jeder seinen eigenen Polis hätte, dann bräuchte man Polis überhaupt nicht. Das macht keinen Sinn, weißt du? So, und genau das ist ja dann das, was Echo Chambers machen. Du hast deine Echokammer und in der kannst du dich unterhalten, aber es gibt nicht einen großen Platz, auf den alle Echokammern-Leute rauskommen können und dann von allen anderen betrachtet und kritisiert werden können. Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Sind vielleicht die wahren Echokammern diese Peer-Reviewed-Plattformen? Kommt auf die, auf das Journal. Manche definitiv, ja. Ja. Aber es ist ja, ich meine, es ist ja möglicherweise wirkungsvoller als irgendwelche Twitter-Tweets oder so von Leuten. Ja, in der Soziologie. Auch keine Expertise. Ne? Wenn es da eh nur um die Einschätzung von irgendwelchen Dingen geht und nicht um nachprüfbare naturwissenschaftliche Fakten, dann ist das so. Ja. Auf jeden Fall, was mir dazu noch einfällt, ist auch aktuell gewesen. Ich war jetzt am Montag auf der IFA in Berlin und habe mich da unter anderem bei dem Stand von der ARD eine Weile aufgehalten, wo da so einer von diesen Leuten vom Bohemian Browser Ballett da irgendwie so ein neues Buch präsentieren durfte, wo es auch irgendwie ums böse Internet geht, mit den ganzen Trollen und dem ganzen Scheiß und alles ist schlecht. Und die Moderatorin hat ihn auch gefragt, ob er sich damit nicht arbeitslos machen würde, wenn es kein Internet mehr gibt und so. Weil er so gemeint hat, alles Mist, Internet. Und dann meinte er so, ja, genau, würde ich mich arbeitslos machen, aber mache ich trotzdem irgendwie. Bla bla, also, ja. Und dann hat sie ihn auch so gefragt, so, kann man nicht einfach noch ein zweites Internet machen? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Und, ja, machen Internet nur für dich. Schon von AOL. Ja, er hat dann, ja genau, er hat dann auch gemeint, das gäbe es ja schon, das wäre ein Darknet, das Darknet, und da sind ja auch die ganz Schlimmsten der Schlimmen im Darknet, und ARD ist auf jeden Fall prima, so. Und arbeitslos macht er sich ja wahrscheinlich dann auch nicht, wenn es kein Internet mehr gibt, weil dann kann er wahrscheinlich beim Fernsehen dann weiterarbeiten, denke ich mal. Wenn es dieses pesky Internet nicht mehr gibt, wo die Leute da alle irgendwie sich äußern und es ist nicht abgenommen von der großen ARD. Könnt ihr euch vorstellen? Und dann ist es auch irgendwie von wegen so bla bla bla und ja, wir reden ja auch schon die ganze Zeit über Fake News, also da hat man wohl die ganze Zeit über Fake News geredet, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber es war bestimmt auch total insightful, also mit Sicherheit sehr wertvoll. Stell dich mal vor, da so im Darknet, ne, sitzen dann auch so im Tor-Browser weit weg von indizierbaren Seiten und von Suchmaschinen wie Google irgendwelche feministischen Drogenhändler und die schreiben dann Blogs darüber, wie der Drogenhandel im Darknet hier von den Männern regiert wird und wir haben ein Problem damit und so. Praktisch genau dasselbe, was hier passiert, aber im Darknet. Dass es im Darknet Feministen gibt, die sich auch so voll drüber beschweren, wie schlimm das da ist. Ja, wenn das Darknet irgendwann interessanter wird als das normale Net, dann ist bestimmt auch die Funk-Darknet-Variante irgendwie. Also extra noch ein paar Leute bezahlen, dass sie da im Darknet auch noch irgendwie Videos machen. Alter, ey. Das Darknet-Weltraum. Coming soon. Ja, wir werden nicht alle kriegen. Ja. Benko schluckt Kaufhof. Ein ja, Benko Schulschwänzer ist Karstadt. Ah ja, genau, ja. Ein Schulschwänzer wird zum Immobilienhai. Was? Ja, Karstadt und Kaufhof fusionieren jetzt oder Karstadt übernimmt Kaufhof, wie auch immer. Die gehen jetzt zusammen und dann wird das ein Riesen, ja, ein Handelsriese oder was? Das ist ja wahrscheinlich sowieso schon Karstadt. Und ich habe mich gefragt, was das soll und ob damit nicht irgendwie die Konkurrenz ausgeschaltet wird, möglicherweise. Also die werden ja wahrscheinlich irgendwie verschlanken oder so. Ist das nicht wie bei Dragon Ball Z, wo, wenn die dann fusionieren, dass die dann stärker werden und dann. Ja, normalerweise schon. Aber es ist ja dann trotzdem einer weniger, sagen wir mal. Es ist dann ein Vielfalt, fällt dann was weg, ne? Ja, es ist halt Homogenität auf dem Markt, ist halt Gamlek so. Ja, und Kaschat habe ich schon immer total gerne meine langweiligen Klamotten gekauft, ne? Ja, es ist, und generell sollten Unternehmen halt immer ein Problem lösen, indem sie dann Dienstleistungen anbieten und dadurch konkurrieren, dass sie verschiedene Arten von Dienstleistungen und Prioritäten setzen. So, naja, aber. Nee, egal. Wie das Kartellamt da reagiert, ob die das irgendwie. Ja. Ja, was sie verhindern oder so, dann gibt es irgendwie zwei Player weiterhin auf dem Markt, aber die gehören trotzdem einem. Na toll, ne? Ja, aber das ist ja auch, also die haben sich ja praktisch auch selber abgeschafft. Die Karstadt hatte ja schon vor Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, haben die viele Flächen einfach vermietet. Also zum Beispiel die Sachen, wo es dann CDs gab, war ein Anbieter und Computerspiele war ein Anbieter und das und das und das. Und in den letzten Jahren haben sie ja ganz krass ihr Angebot eingeschränkt. Also sowohl Musik als auch Computerkram ist rausgeflogen, zumindest hier bei uns. Aber ich glaube, das ist deutschlandweit so passiert. Das heißt, es wird auch immer unattraktiver, dahin zu gehen. Warum soll ich da hingehen? Damit ich da teurere Klamotten kaufen kann als bei C&A, die gleich aussehen wie die von C&A? Oder warum soll ich zu Karstadt noch gehen? Ja? Ich verstehe es gar nicht so genau. Wir haben so ein paar Sachen, die man sonst nicht hat, irgendwie so Haushaltssachen, irgendwie Töpfe oder so, wenn du brauchst, oder ein Ventilator oder so ein Scheiß. Ja, ne? Die Töpfe sind gar nicht, aber was immer. Also so Krempel haben die eben auch, ne? Ja, den also zuletzt. Also bei mir in Hannover gab es beim Karstadt, hatte ich auch mal rausgetwittert, Che Guevara-Tassen zu kaufen. Die gibt es überall. Ja. Aber hier. Auf dem Kommunistenfest. Ja, den zuletzt vorgelegten Zahlen aus dem vergangenen Geschäftsjahr zufolge schrumpfte der Einzelhandelsumsatz zwar um knapp 2% auf rund 1,9 Milliarden Euro. Allerdings ist es Karstadt dafür gelungen, die Verlustzone zu verlassen. Unterm Strich erwirtschaftete das Kaufhaus einen Überschuss von 1,4 Millionen Euro. Im Jahr zuvor stand dort noch ein dickes Minus von 7,5 Millionen Euro. Ja, freut mich für Sie. Das ist gut. Ja, erwirtschaften. Sehr schön. Das kann dann alles reingesteckt werden in Steuern, die dann der Staat verwendet für Demokratie leben. Zum Beispiel. Wurde ja hier erwirtschaftet, ne? 1,4 Millionen ist nicht viel für diese Veranstaltung Demokratie leben. Ja, ne? Das geht genau da rein. Das passt genau in die Kasse. Ja, auch sehr lustig, Stuttgart 21 geht es mal wieder hoch her. Und zwar, ja, wissen Sie irgendwie auch nicht genau, wie Sie jetzt mit den Kosten klarkommen sollen. Die sind doch wohl von 4 auf 8 Milliarden oder so absehbar gestiegen. Und Land und Stadt weigern sich, weil es irgendwie so eine Nebenvereinbarung gibt, nach der man, wenn das viel teurer wird, dann nochmal miteinander reden müsste oder so. Da müsste der Bund einspringen und das ist eben strittig. Ne? Der Bund sagt, da steht nur, wir müssen miteinander reden und Land und Stadt sagt, nee, da steht irgendwie, ihr müsst das auch bezahlen im Zweifelsfall. Das ist jetzt so der Punkt, ne? Der Stand der Dinge. Und kriegst du per SMS so, wir müssen reden. Ob das, ja, so ungefähr. Gucken, keine Ahnung, ob das länger dauert als der Flughafen in Berlin oder so, aber es macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn das ein endliches Dauerprojekt wird. Dann, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ja. Also das ist noch nicht abgeschlossen, die Sache. Das ist noch nicht irgendwie richtig in trockenen Tüchern, obwohl da schon die Bagger herumfahren, soweit ich weiß. Also ob das in Stuttgart länger dauert wie in Berlin, dazu kann ich nur sagen, wenn in Baden-Württemberg die Schwaben ihre Arbeit niederlegen, gehen in Berlin die Lichter aus. Ja. Und wenn ihr euch je gewundert habt, warum die Badenzer einen Buckel haben, dann liegt es daran, dass die Schwaben auf den morgens zur Arbeit reiten. Mhm. Ich bin hier aus Berlin. Passt schon. In der Türkei ist es mit ihrer schwachen Währung so, dass das ein paar Probleme der Türkei bereitet. Und ja, die Türkei ist einer der drei größten Textilexporteure nach Deutschland und sie können sich die Farbe zum Einfärben der Kleidung aus Indien nicht mehr richtig leisten. Zum Teil sind auch Weizenimporte betroffen und Brotpreise steigen eventuell. Und ja, mal gucken, was bei rumkommt mit der Politik, die Erdogan fährt. Und ja, also es sieht nicht so gut aus. Und das Ding ist, ehe man da jetzt hinguckt und sich denkt, ha, Erdogan geschieht ihm recht oder so. Das Ding ist, dass so eine Krise halt auch gewisse Signalwirkung haben kann und die Probleme sich in einer globalisierten Welt schneller ausbreiten können, als einem lieb ist. Wenn du dir jetzt ja, das, die Leute laden ja auch einfach darunter, ne? Ja, ja. Und nicht der Erdogan. Ja, eben. Und wenn jetzt zum Beispiel noch in Südafrika die Landreform dazukommt, dann haben wir jetzt in zwei Ländern, die eigentlich eher eine Wirtschaft haben, die aufstrebend ist und starken Setback, was halt auch zu Kreditausfall führen kann. Und dann haben wir ja auch von den PIGS-Staaten in Europa einige der Länder halt eben ja viel Kredite in die Richtung. Und mal gucken. Also wie so, ist denn da die Inflationsrate mittlerweile? Was ist das? Ich muss nochmal nachgucken, aber die 20% irgendwas. Okay. Noch höher. Also lächerlich hoch, auf jeden Fall. Also. Warte. Also ich weiß, dass Venezuela, was Inflation angeht, gewinnt. Die sind Nummer 1. Die sind super. Das sind 18%? Ja, 18%. Hm. Wobei durchschnittliche Inflation innerhalb des Jahres 12,87. Also, lass die Finger von Venezuela. Wird ja jetzt gemutmaßt, dass Trump angeblich sich mit Vertretern der Opposition irgendwie von Venezuela in Verbindung gesetzt hat, um da eventuell einen Umsturz zu inszenieren. Finde ich auch sehr lustig. Welcher amerikanische Präsident hat das nicht gemacht? Ja, das ist amerikanische Tradition. Und Tradition, die, weißt du, die will man ja nicht hinterfragen. Nein. Ja, aber komm, die Situation dort ist halt auch scheiße. Wenn du Ärzten verbietest, auf den Totenschein von toten Kindern zu schreiben, dass sie an Hunger gestorben sind, damit die Hungertoten nicht so hoch sind, ist halt auch irgendwie bah, so. Ja. Das in Venezuela ist laut Statista so 2017 bei 1000% gewesen und 2018 ist es jetzt bei fast 14.000%. 14.000%! Und als ich ein junger Mann war, war ich eher in linkeren Kreisen unterwegs und da kann ich mich noch deutlich dran erinnern, wie Venezuela als Positivbeispiel hochgehoben worden ist. Also, ja, dass eine linke Politik funktionieren kann. Und dann, ja, weißt du, dann wartest du ein paar Jahrzehnte so und dann tada. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, Abel, bist bestimmt voll alt. 412 Jahre. 13.000% Jahre. Hey, da steht Order from Chaos. Ja. It's time for the United States and Europe to face the politics of cultural displacement. Ich fand den Artikel einfach nur so ein bisschen herausstehend. Ich weiß, ich lese ihn euch am besten selber durch. Ich fand es einfach interessant. So, das ist über demografischen Wandel, über kulturellen Wandel, über ja, die Notwendigkeit, Toleranz und Diversität als Politik wieder hochheben zu wollen. Und ich finde es einfach interessant, den Artikel. Also die Deutschen, weiß ich auch, machen einiges, bringen irgendwie ja, ich habe so einen Bekannten, der arbeitet fürs Entwicklungshilfeministerium oder sowas in Äthiopien und machen da so Schulbücher für die Leute. Also einfach, dass die Sachen mal ein bisschen besser werden und so, ne, vom Inhalt. Ja, aber also zum Teil kommt halt auch viel Humbug bei rum. Ja, in Nigeria laufen jetzt andere Sachen zum Beispiel. Das ist halt auch immer das Ding so. Wir haben so diese merkwürdige, verdrehte Fake-Welt der sozialen Gerechtigkeitskämpfer, wo Diversität komplett merkwürdige Dinge bedeutet. Und dann hast du halt auch sowas wie, ja, Hilfe, ein Schulbuch ordentlich mit Informationen vollzupacken in einem Entwicklungsland, wo du dann halt auch sagen kannst, das kann man jetzt nicht unbedingt haten. Also. Nö, das ist in Ordnung, klar. Es ist halt kultureller Austausch, ne? Wer weiß, was sie zurückbekommen, sozusagen dafür. Der ein oder andere mag eine Äthiopierin heiraten. Hier in diesem Artikel geht es um chinesische Investitionen in Afrika, der ganz gut beschreibt, was und wo was China in Afrika investiert. Und der beschreibt das ganz gut und er weist auch darauf hin, dass zwar China auch eine eigene Agenda fährt und man hier und da wirklich so sich auf jeden Fall deutlich den Kopf kratzen sollte, wenn man anguckt, was sie denn so tun, aber dass es auf jeden Fall auch kein Nullsummenspiel ist mit dem, was sie investieren, und es auf jeden Fall auch eine Wachstumschance für Afrika gibt. Und ja, ist ein interessanter Artikel mit ein paar interessanten weiterführenden Links. Also, ja, da habt ihr es. In diesem Artikel geht es darum, dass Ökomarxisten überzogene Zahlen zur Schädigung der Umwelt hochheben und man eben festgestellt hat, dass wenn $4,500 GDP per capita vorliegen, dass es anfängt, dass eben ja die Menschen die Wälder wieder anpflanzen und die Natur weniger stark ausbeuten. Und das, in dem Artikel wird am Anfang auf eine Zahl eingegangen, die eine Umweltaktivistin genannt hat, nach der die Wälder extrem stark geschädigt sind und die Entwaldung halt sehr stark vorangeschritten ist. Aber nach der Zahl, also die geht halt absolut nicht auf. Also sie hat gesagt, 85% der Wälder sind jetzt weg. Und das ist natürlich Nonsens. Wir haben halt 4 Billionen, also englische Billionen, Milliarden in Deutsch, 4 Billion Hectares, und wir haben 14,8 Billion Hectares in Sachen Landmasse. Und wenn dann 80% 4 Billionen sein sollen, wir haben gar nicht so viel Landmasse. Also es geht gar nicht drauf auf. Also es geht nicht auf. Und der Artikel hat, kommt halt zur Feststellung, dass ab $4,500 GDP per capita halt die Wälder nicht mehr nachhaltig geschädigt werden. Aber da gab es ja auch diesen viralen Tweet von, ich glaube, von der Kipping war es, die gesagt hat, im Hambacher Forst werden 12.000 Jahre alte Bäume abgeholzt. So weit geht die Information unserer Umweltschützer. Ja, aber das war eigentlich einfach nur so ein kurze Einblendung von unserem Sponsor, dem Wald. Ja, geht hin. Ja, geht in den Wald. Geht in den Wald. Es gibt genug Wald für alle Zuschauer vom Weltraum auf dem Stream, ja. Weiß ich nicht. Haben die Länder denn oder die Bereiche da $4,500 per Capita? Oder also wie weit ist das denn Wunschvorstellung? Ich weiß es von einem Freund, der macht sich da auch so Sorgen drum, dass du die Regenwälder so abholzen. Das passiert ja auch noch ein bisschen stark. Angeblich kann man das sogar vom All aus sehen. Und so. Ja, also das sind weiterführende Informationen. Zum Beispiel Brasilien hat sehr viel Wald und dort sieht die Situation gut aus. Also es wird natürlich immer noch viel abgeholzt. Das Ding ist aber nur, dass dieser Trend, dass der letzte Baum wird fallen, ist halt Humbug. Also rein von den Daten und Zahlen. Also, hast du nicht Rapa Nui gesehen, Ebel? Nein. Das ist auf der Unterinsel, da haben die auch gerade den letzten Baum abgeholzt und dann war Schicht im Schacht und das kann uns überall passieren. Ne? Sogar in der Küche. Sogar in der Küche. Es geht ja nicht in den letzten Baum, aber man kann zum Beispiel durch Bäume ziemlich viel CO2 aufsammeln. Ja, und in dem Artikel steht ja auch, dass wir 4 Billionen haben und dass, wenn man zum Beispiel Umweltpolitik machen will, dass man zum Beispiel Investitionen in Wirtschaft tätigen könnte, die eben $4,000 GDP haben und man damit relativ easy, relativ viel Wald halt aufbauen kann und das einfacher ist wie manche Maßnahmen, die eben von den Grünen vorgeschlagen werden. Aber ich meine, die Grünen auf der anderen Seite, da kommt doch jetzt diese, in Deutschland ist jetzt auch das mit den Ökosexuellen angekommen. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass immer mehr Bäume sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, dass irgendwie so ein, dass der Hofreiter kommt und sich an mir reibt oder so. Und dann fallen die um oder gehen weg oder so. Und die wichtigere Frage ist ja, wie viel Hektar Wald kann man retten, wenn man Starbucks einfach den Bach untergehen lässt, so wie sie es gerade mit sich selbst machen. Ja, ich finde es vor allem lustig, dass es das übelst politisch korrekte Starbucks ist, da wo erstmal alle Leute irgendwie, wo man die Geschäfte zulässt, damit ja keiner irgendwie da sein Geld lassen kann, damit man nochmal eine politische Erziehungsmaßnahme da irgendwie machen kann, damit ja Leute, die nichts kaufen wollen, trotzdem aufs Klo gelassen werden dürfen oder was der Teufel nicht was. Ja. Das ist ausgerechnet die, jetzt hier sagen, also was hier nämlich passiert ist, auf dem T-Shirt von der Dame steht drauf, I'm an ex-Muslim, ask me why. Also ich bin ex-Muslim, frag mich warum. Und die Dame und der Herr und wo noch ein paar Leute, die sind halt zu so einer Konferenz gegangen, wo halt irgendwie die amerikanischen Muslime, irgend so eine Vereinigung, da irgendwie eine Tagung abgehalten hat. Und die haben halt diese T-Shirts getragen, mit einfach genau diesem Aufruf, sozusagen, frag mich mal, warum ich kein Moslem mehr bin. Und ja, in diesem Hotel irgendwie gab es einen Starbucks und die haben gesagt, pfui, mit diesem T-Shirt könnt ihr hier nicht rein. Ja, das, wo die doch ihre Mitarbeiter so intensiv geschult haben, ne? Extra auf der Universität. Ja, eben, hab ich ja gerade gesagt. Ja. Ne? Also, das ist halt eben das, also schon alleine, nur weil die Leute dieses T-Shirt anhaben, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die da nackt irgendwie in den Laden gegangen wären oder so. Hätte man einfach sagen sollen, ja, ist doch einfach nur ein Stück Stoff, was willst du? Ja, genau, auch eine gute Erklärung, ja. Das ist einfach meine Entscheidung. Hashtag kein Stoff ist illegal. Ja, und jetzt kommt überhaupt der Clou bei dieser ganzen Sache, weil diese Webseite, die das hier berichtet, das ist das Christian Broadcasting Network. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist so... Boah, Alter, Chris, das ist so ein richtiger Plot-Twist hier, was ist da los? Dass ich früher, als ich noch über Astra-Satelliten-Fernsehen geguckt habe, vor vielen, vielen Jahren, da konnte man das Christian Broadcasting Network empfangen mit diesem Pat Robertson, hieß das, glaube ich. Das war so ein Hani, der hat auch mal fürs Präsidentenamt sich beworben. So ein, also das ist so ein richtig evangelikales Ding, also der ist irgendwie der Chef davon, hat irgendwie gemeint, Jesus hat mir befohlen, ich soll einen Nachrichtensender aufmachen und hat halt diesen Sender da irgendwie gegründet. Den konnte man in Deutschland auch empfangen, eine Zeit lang über den Astra-Satelliten. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, ich habe schon ewig kein Fernsehen mehr. Und ja, also das sind die Leute hier, die dieses hier berichten über diese Atheistengruppe und die hier auch irgendwie beschreiben als, sie wollten promote secular values. Also quasi halt eben, ja, also säkuläre, gottlose Werte sozusagen, dass man nicht unbedingt eine Religion braucht. Und das quasi nicht im negativen Sinne sagen. So weit sind wir schon gekommen. Das ist es schon hier. Christian Broadcasting Network. Ja. Ich finde ganz oben bei denen auf der Webseite finde ich das richtig lustig. Da steht irgendwie Video, dann wir, also us, dann World, so Weltgeschehen und dann Israel. Ja, genau, da sind die auch ganz groß. Das ist wie Deutschland und Berlin, ja. Und National Security, ne? Also in diesem Fall National ist halt die USA natürlich. Ja. Politics, Entertainment, Health and Shows. Aber eine ganz eigene Kategorie nur für Israel finde ich klasse. Wir, Brave die Welt und Israel. Ja, alles was wichtig ist halt, ne? Mann, ey, der Artikel mit dem Wald hätte ganz zum Schluss kommen sollen. Verdammt nochmal, was ist da los? Ja, tut mir leid. Willst du mich jetzt bei der nächsten Sitzung rauswerfen als Moderator, ja? Nein, bitte nicht. Nein. Guck mal, Marx hat einen Text geschrieben. Noch einen. Das ist der Uwe Marx diesmal. Muss ein weiter Verwandter sein. Interview mit Meeresbiologen. Entfernen von Plastik im offenen Ozean würde größere Schäden anrichten. Ja, da gab es so einen Holländer, der sich eine Technik hat einfallen lassen, das Ganze mit Netzen oder so einzufangen. Ja. Und die fangen jetzt an. Ja. Diesem Projekt 001 oder so heißt das. Ja. Und der Meeresforscher sagt aber, dass alles, was auf dem Meer so treibt, an Treibgut, auch Plastik, besiedelt wird von seltenen und wichtigen Organismen. Zum Beispiel machen da auch verschiedene Fische ihre Eier dran fest oder so. Wenn man das dann alles einsammelt, dann ist die ganze Generation weg. Ne, das ist ja wie Evolution, dass halt immer halt irgendwie Anpassung stattfindet. Das ist krass, was? Nein. Evolution ist eine rechte Verschwörungstheorie. In Tschernobyl wachsen auch Tiere mit drei Armen auf. It puts on the able lotion or it gets the whole thing. Evolution. Kann auch sehen, wie fragil das Ganze halt ist. Ne? Das so eine Creme, die trägst du auf und entweder wirst du super schlau oder du bekommst einen Tumor. Evolution. Ja, genau, die ganzen Vögel brauchen das Plastik in ihrem Körper, weil da irgendwelche Parasiten da drin hausen müssen. Das stärkt das Immunsystem. So, Schildkröten fangen sich dann in diese Bierplastikdinger ein, so in die Tüten, ne, und kommen nicht wieder raus. So, und das wird dann zu so einem Schmuckstück für die evolutionsbiologisch. Also so Schildkröten, die so ein Ding hatten, ja, haben sich eher fortpflanzen können. Meinst du, ja. Er hat nicht gesagt, dass es jetzt unbedingt hilfreich wäre, wenn das ganze Plastik da bliebe, aber es auszuholen eben würde große Schäden anrichten, mein Gott. If dolphins are so damn smart, why do they always get stuck in fishing nets, huh? Ja. Außerdem sind die Quallen dann nicht mehr so einsam, weißt du, die denken dann, oh, guck mal, eine Tüte, ist bestimmt eine geile Qualle, mm. Was für ein Sexismus. Schlimm. Ja, ne? Oh. Geile Qualle. Ich glaube, die Viecher sind zu blöd, um so zu denken. Ey. Hier in dem Artikel geht es um dieses Startup, was First Female Billionaire in Barber, glaube ich, nicht die erste, First Selfmade, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das in feministischen Kreisen hochgelobt und die Medien haben sich so gefreut und es war ein großer Erfolg für die Frauschaft und ja, und am Ende war halt irgendwie der ganze Businessplan ein bisschen auf ja, übertriebenen Möglichkeiten aufgebaut, die halt so technologisch nicht unbedingt einhaltbar sind und jetzt wird die Firma geschlossen. Nachdem man über 700 Millionen Startup-Kapital eingesammelt hat und die meisten Leute aber mit der Technologie selber halt wenig anfangen konnten. Und das ist halt, finde ich, ganz interessant. Also willst du mir sagen, dass das ein Fehler war in der Entscheidungsfindung von den Leuten, die das gestartet haben? So, dass die das Geld falsch gemanagt haben? Oder willst du mir sagen, dass es doch das Patriarchat war und die Männer sind schuld? Die Journalisten sind auch mit schuld. Ja, weil wenn die nicht hin... Ja, natürlich, klar, das stimmt schon. Wenn die nicht hingucken würden, weißt du, wenn die nicht hingucken würden, wäre das nie ans Licht gekommen und es wäre nie passiert. Weißt du, ein bisschen utopischen Unternehmergeist finde ich auch nicht schlecht, aber es ist halt auch das Ding, 700 Millionen einsammeln für was, was halt am Ende gar nicht klappt. 700 Millionen, das sind die Form nicht 7. Weißt du, 700. Weißt du, wir sprechen ja nicht so über, okay, der will jetzt was aufbauen, 10 Millionen oder so. 700. So. Ja, das sind halt einfach Venture Capitalist Zeugs. Dann ziehe ich das mal vor Ort, hier. Ich ja, glaube, das ist dann eine gute Überleitung zu Elon. Ich fand es ganz interessant, dass Elon, der war ja bei nicht bei Dave Rubin, Joe Rogan. Und der hat dort live während der Sendung eine psychotrope Substanz konsumiert. Auch bekannt unter dem Namen Tetrahydrocannabinol. Du kannst einfach Joint sagen. Und ich möchte hier fachlich mich ausdrücken. Und auf jeden Fall, ich finde es ganz interessant, dass halt die Aktien runtergehen und er vor einer Weile also auf Twitter angekündigt hat, dass er darüber nachdenkt, die Firma halt private zu nehmen, also halt wieder den Aktienmarkt der öffentlich gehandelten Aktien zu verlassen. Ich finde es halt irgendwie interessant, dass jetzt halt die Aktien runtergehen und ich... 30% haben wir verloren oder was, ne? 6% steht in der Überschrift. So. Ja, 30% gegenüber dem All-Time-High steht hier in der Unterüberschrift. Ja. Aber ich meine, was glauben die Leute eigentlich, die ihre Aktien verkaufen, weil der CEO ein Joint raucht, was die anderen CEOs machen? Haben die schon mal von Kokain gehört, von Alkohol und allem anderen Scheiß? Oder? Ja, da viel. Was ist weit verbreitet ist. Ja, doch, der ist doch jetzt auch der Personalchef oder Personalchefin abgehauen und der Buchhalter, der Hauptbuchhalter oder so. Ja. Und das muss doch so geil sein. Ich kann mir eher Sorgen machen. Man stell dir einfach mal vor, du gehst auf so eine Radioshow, ne, rauchst dann einen Dübel so und dann heißt es so, ja, Leute, die kündigen halt jetzt einfach, ach egal, ich bin bekifft. Ja, ich weiß zwar noch nicht mal, ob das jetzt unbedingt an dem Joint liegt. Also ich habe mir ja zwar noch nicht das ganze Interview angeguckt, aber ich bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte und das ist ja schon viel Kram, den der Typ da irgendwie erzählt. Ne? Die haben da zwar jede Menge Spaß, das ist auch ganz unterhaltsam, aber es läuft alles so darauf hinaus, so ja, ich habe da gerade Bock drauf, deswegen mache ich das irgendwie. Und weiß ich nicht, ob mich das als Investor auch so glücklich machen würde, wenn ich das so sehe. Also jetzt nicht unbedingt der Joint, aber halt dieses ganze Gerede von wegen, ja, ich finde das einfach interessant und dann mache ich das. Ja, schön. Ja, aber so funktioniert doch Innovation, dass du dir was greifst, was du interessant findest. Ja, nein, also das geht eher in die Richtung, ich finde Flammenwerfer schön, da habe ich einen Flammenwerfer gebaut irgendwie und ich finde es gut, wenn das Auto irgendwie... Über Flammenwerfer Du kannst doch keine Flammenwerfer halten. Ich weiß so. Ja, was nee, ich also wichtiger finde, ist die Frage, ob Tesla eigentlich ein Joint Venture ist. Verstehe ich nicht. Ja, das ist sowieso. Ah, ich finde es auf jeden Fall lustig. Ja, deswegen also, ist auch, ich bin halt nur der Meinung, also ich möchte jetzt nicht vorschnell sagen, dass das jetzt an dem Joint wirklich gelegen hat, weil halt viel von dem Kram, den er so erzählt, da auch nicht gerade sehr viel Vertrauen irgendwie schafft. Und viel von dem Kram, was er in seiner Firma da macht, finde ich auch ziemlich, naja. Hat er zum Einmarsch in islamische Länder aufgerufen, um da eine Militärdiktatur zu installieren? Nein, aber das, was er tun würde, ist das, was nötig wäre. Als Pädophile bezeichnet er in Thailand die Helfer. Steht auch in dem Artikel drin, das Debakel da mit drin. Naja, aber das mit Tesla wird sich schon erholen. Da bin ich mit dem Angriff Teslas wird das schon in Ordnung gehen. Ja, das Ding ist halt auch, wenn die Leute denken, oh, Aktienkurs eingebrochen, blablabla. Das ist nicht böse gemeint, aber wenn man nicht versucht, auch mal zumindest für 2-3 Monate Aktienkurse einfach mal mitzuverfolgen, regelmäßig das sich anzugucken und dann über eine News stolpert, dass irgendwo eine Bewegung ist. Also das entzaubert sehr viel, wenn man versucht, tatsächlich mal der Börse zu folgen. Also, weil alles ist nicht so heiß, wie es gegessen wird. Also. Ja, da hast du recht, es gibt laufend irgendwelche Meldungen, die irgendwas begründen, irgendwelche Kursveränderungen begründen. Ja, die aber, wenn du jetzt zum Beispiel den Kurs auf längere Sicht anguckst, dann schon nicht mehr hinhauen oder so. Ne? Ja. Hoch. Apropos. Hier, Octoprint. Octoprint, Chefentwicklerin meint so: Hier, 3D-Drucker gehören nicht ins öffentliche Netz. Tausende Octoprint-Installationen sind frei im Netz erreichbar und geben jedem Besucher Zugang zu angeschlossenen 3D-Druckern. Ist doch eigentlich ganz gut. Das heißt, ich kann da meinen Penis-Scan einspeisen und der kommt dann in, keine Ahnung, Wanne-Eickel bei irgendwem aus dem 3D-Drucker oder was? So nee, ungefähr, ja. Bitte deinen Penis nirgends einspeisen. Okay, ob da was rauskommt, weiß ich nicht. Also die sind aber auf jeden Fall offen und bereit, angesteuert zu werden sozusagen. Das war so ein Netzwerk-Tool ursprünglich. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es halt nicht gebaut, um halt so geschaltet zu werden, dass es öffentlich erreichbar ist. Also über eine öffentliche IP. Ja, es gibt hier was gar nicht mit einer Passwortabfrage oder so versehen. Es gibt wohl genügend Leute, die das halt so machen, weil sie sich wahrscheinlich denken, so, naja, es findet ja keiner, weiß ja keiner, dass es freigegeben ist. Irgendwie so, ja, ne, wie die Leute mal denken. Und im Endeffekt kriegen das aber doch schon Leute raus mit irgendwelchen Portscannern oder so, wenn da irgendwie was frei ist. Und können dann halt drauf zugreifen, was auf diesem Drucker alles irgendwie mal gedruckt wurde, beziehungsweise da irgendwelche Sachen einspeisen irgendwie und weiß man nicht. Ja, und es kann ja auch sein, ich meine, gut, bei irgendwelchen Hinz und Kunst ist es wahrscheinlich eher egal, aber stell dir vor, es ist irgendeine Firma oder so, die machen da irgendwas mit dem Zeug, irgendwelche Prototypen bauen oder so, irgendwelche Modelle oder irgendwas. Ist das, denke ich mal, weil, also es geht jetzt aus dem Ding ja nicht hervor, ob das jetzt auch irgendwie, weil das ist wohl so eine Software, mit der man irgendwie die Drucker ansteuern kann, aber es kann ja auch sein, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei kleinen Druckern oder ob das auch bei industriellen Anlagen irgendwie benutzt wird oder so. Also ja. Das steht da drin, dass da, ja gut, hier steht, dass es auf dem Raspberry Pi installiert würde. Das ist, wo die Nachricht herkommt, ja. Und ansonsten, dass die Besitzer das so dann doch so selbst konfiguriert hätten. Kann ich damit einen Flammenwerfer ausdrucken? Ja, sicher. Der brennt dann aber hinterher selber. Das ist nicht so. Kann ich mich damit selbst besser ausdrücken? Ja, das musst du kaum holen. Mit so einem 3D-Drucker kann ich ja, weiß ich nicht, wenn du künstlerisch oder so oder technisch begabt bist, dass du das als Ausdruck nutzen kannst, persönlich. Kann ich damit Druck ausüben? Kann ich damit einen anderen Octoprint-Drucker drucken? Ich frage mich, wie groß die Objekte wo sind und wo man die dann herkriegt, wenn man mal eins ausgedruckt hat. Wer das dann wohl war und so, wie man da reinkommt. Aber gut, vielleicht kann man eine Nachricht hinterlassen oder so. Schick mir bitte meinen Penis zu. Ja, genau. Aber ein bisschen größer, als er jetzt ist. Das ist Plastik kühlt dann ab und es schrumpft ein bisschen so. Hat Ome sich rumgesprochen. New Real Peer Review. Listen to this. Milk is now problematic. So, aus irgendeinem Paper, Alter. New Real Peer Review ist so ein ganz cooler Account, der postet regelmäßig solche Papers mit so Zeug hier, mit schwachsinnigen Papers. Ja, Milk is one of the most ubiquitous and heavily regulated substances on the planet, and perhaps one of the most contested. It is tied closely to notions of purity, health, and femininity, and it is seen as so central to human civilization that our own galaxy, the Milky Way, is named after it. But despite... Oh, so deep. Sorry, komm. Ja, es ist so deep, sage ich. Also die, ja, Alter, Milky Way, Alter, Milchstraße. Also die Lieblingsschokoriegel sind danach benannt. Ah, die lässt du wahrscheinlich auch noch in Milch schwimmen, du Nazi. Alle das können. But despite its wholesome reputation, milk has long had a sinister side, being bound up with the exploitation of the human and non-human bodies it comes from, and being a symbol of and tool for white dominance and superiority. Mm-hmm. Exploitation of human bodies. Meinen die damit stillen? Ja. Yeah. The word itself in verb form means to exploit. Milk means to exploit, oder wie? Hä? Der Begriff selbst bedeutet irgendwie ausnutzen. Ja, das ist ja im Englischen sind milk, also die Substanz, und to milk, also ach milk. Okay, gut, danke schön. Ja, die hätten das. Schlechter Abstract, nicht informativ genug. Leute, die keine Ahnung haben, werden fragen und sagen, hä? Milchstraße? It's also a word at the center of a deck. Ach, die meinen hier den Milk mit dem... Oh Gott. Die sollten es ausnutzen. Weil da jemand so hieß. Wird das auch irgendwie mit eingeflochten. Ich glaub's einfach nicht. Alter. Wie kann man denn sein? Einfach hier, guck. This article explores the contradictions inherent in the substance as well as the word milk and examines the legal, political, cultural and linguistic forces behind the milk wars between dairy milk and plant milk advocates in both Europe and the United States. Opex, du kannst das aber leider jetzt nicht mehr als Masterarbeit einreichen, weil es wurde schon getan. Ne? Also, was zum Fick ist Milk? Die Arbeit ist schon irgendwie recht milchig, weißt du, so trüb. So. Das Lustige ist halt auch, es ist im Brooklyn Law Review Journal. Also ich will bis zu einer ganz bestimmten Stelle durch, sorry, aber it examines the US-based battle over the word milk through the lens of letters and citizen petitions to the FDA, class action lawsuits and a 2017 bill called the Dairy Pride Act. As well as the EU-based battle through the lens of EU regulations, a 2017 decision by the European Court, blah, blah, blah, blah, blah. Also, eine fucking Dairy Pride Act. Das ist Kühe auf die Straße. Nicht nur feministische Kühe, nicht für diese fett sind. Nee, aber was denn da los, Alter? Decision by the European Court of Justice and a 2014 lawsuit filed by Sweden's dairy lobby against small-scale oat milk producer Oatly. Alter, Sweden's dairy lobby, Alter. Die schwedische Milchlobby. Gegen die Haferflocken haben die geklagt. Boah, Alter. Deswegen ist das jetzt im Law Review drin. Wegen White Supremacy. Warte, da steht irgendwas von Frauen, ich muss das lesen. This article argues that while plant milk should not be legally prohibited from being called milk, it may not be a word worth fighting for given the entanglements of milk with the oppression and exploitation of women, people of color, and non-human animals. It explores plant milk's potential as a disruptive milk, one that can break free from the exploitation and oppression long bound up in dairy milk, and argues that an act of verbal activism, replacing the I with the Y to create milk, may present milk. It's no idea. Milk zum Selbstbauen. May present plant milk advocates with an opportunity to reclaim and reinvent the word for the post-milk generation. Alter, Postmilchismus, was ist da los? Nein, ja, ich sag nur Gott Milk. Go broke. Milk. Hey, Smörebrüt, rum, blüm. Milk. Verlorer, du. Guck mal, da Keywords, Alter, Keywords. Und das lese ich mir schon durch und da wird mir echt schon übel. Milk, Dairy, Animal Studies, Critical Animal Studies, Vegan, Veganism, Law, Rhetoric, Food Studies, Critical Food Studies, Law, Race, Rhetoric. Gender, Race, oh, Race, Gender, Feminist Legal Theory, Critical Media Studies und Media Studies. Ja, bitte, Alter, euch stellt keiner in irgendeine Ecke, ihr stellt euch selbst dahin. Critical Food Studies. Da wohl dahinter steht. Alter, Race, Feminist Gender Legal Theory. Und Feminist Legal, Legal Theory. Critical Media Studies sind mir eh die liebsten. Immer wenn kritisch drüber steht, müsst ihr euch denken, so, mal gucken, was da jetzt so kommt. Aber Ewe, das lernt man doch schon im Grundstudium. Das ist doch Basics. Das lernt man doch einfach nur, wenn man sein Anita Sarkeesian zuhört. Alles ist rassistisch, alles ist sexistisch und du musst Milk trinken. Ja. Und dann, weißt du, bei kritisch steckt halt in der Regel dann der soziolinguistische Konstruktivismus dahinter, oder wie ich gerne viel lieber sag halt der Kulturma. Fucking hell. Einfach Milch. Milch. Alter, Milch. Oh nee, ey. Heißt das dann in Zukunft auch Milchstraße dann? Milchstreet. Milch. Die Feministinnen haben ja Angst, dass wenn die Kühe nicht mehr funktionieren, davon, dass die dann benutzt werden. Na, eigentlich sollten diese Leute, die ja so total hart aufpassen, was sie mit ihrer Sprache alles antun, die Milchstraße nicht irgendwie umbenennen wollen, wenn sie das vorhätten. Ja, weißt du, weil es gibt ja vielleicht andere Lebewesen der Milchstraße, die fühlen sich da nicht so wirklich gut repräsentiert mit. Es gibt Leute, vor denen ist nicht sicher. Also, und was ist mit Leuten, die laktoseintolerant sind, ne? Handelt damit. Ja. Kannst du Laktoseintoleranzstraße nennen, oder was? Ja. Handelt damit. Vegane Milchstraße. Ja. Wir werden einfach eine zweite Milchstraße machen, nur für Leute, die halt einfach Milch wollen. Fucking Milch. Ja, und Straße, was ist mit den ganzen Ländern auf der Welt, wo es keine richtigen Straßen gibt? Oh, das ist sowieso das ist Strasserismus, sage ich. Also Rexismus heißt das, glaube ich. Und dann haben wir zuerst einfach so die Entwicklung der Sprache über Jahrzehnte hinweg. Zuerst hatten wir den Milchmann, dann haben wir den Milkmann, dann haben wir die Milkperson, ja, die Milkperson, die Person auf Milk. Ja. Malk, jetzt mit Malk. Vitamin R. Was noch One-Color ist das dann? Milk. Meine Fresse, ey. Vor allem, dass das wieder irgendwie um Frauen geht und um Schwarze. Besonders um schwarze Frauen. Besonders um schwarze Frauen in Rollstühlen mit nur einem Auge und schwarzen Haaren diesmal. Das Ding ist ja, die Definition, die sie verwenden, ist, dass die USA jetzt heute in diesem Moment absolut weiße Vorherrschaft hat, also ausübt in der Gesellschaft. Und dass es keine wirkliche Verbesserung zu vor 100 Jahren gab. Das ist die Definition, mit der die arbeiten. Mit der Linse schauen sie regelmäßig die Welt an. Und dann kommen sie mit Artikeln an und sagen, wir müssen hier was machen. So. Also ich bin dafür, dass wir die Milchstraße in Solar Freaking Roadway umbenennen. Solar Freaking Roadway. Freaking Roadway. Guck mal, das Ding ist 75 Seiten lang. 75! Geil. 75 Seiten lang. Was soll da drin stehen, Alter? Ja, Milch. Milch, Milch, Milch, Milch, Milch. Ich habe noch Zeichnungen bei. Ist Strasserismus eigentlich so wie Nazis nur mit lustigen bunten Steinchen beklebt? Ja, durchaus. Ja, ja. Ja, du hast es erfasst. Ich habe noch was, wozu wir jetzt keine Quelle, also wozu ich keine Quelle eingereicht habe, aber ich wollte es des Humors wegen nochmal erwähnen heute. Wir erinnern uns ja alle dran, dass Brianna Wu, berühmte Anti-Gamergate-Aktivistin und Super-Spiele-Entwicklerin, die hat ja für den Kongress kandidiert in ihrem Bundesstaat. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Bundesstaat das war. Auf jeden Fall hat sie nur 23% in den Vorwahlen bekommen. Das heißt, sie wird nicht zu den Wahlen antreten für den Kongress. Und sie hat dazu gesagt, ich habe nicht genug Arbeit da reingesteckt, wie ich da hätte reinstecken sollen. Und ich finde, da entwickelt sich ein Muster. Ja, weil so dumm ehrlich muss man. Und nächstes Mal will sie mehr Zeit daran arbeiten und auch ein größeres Team einstellen. Und sie wird 2020 wiederkommen. Ne? Also, nice. Vielleicht schon mal warten. Und sie hat gesagt, sie hat auch genug Kohle behalten, um 2020 dann wieder gut einsteigen zu können. Finde ich gut. Finde ich klasse. Super. Apropos Wahl, hast du noch mal was von Schweden? Ja, da verändern sich die Sachen so ein bisschen. Also sowohl die Sozialdemokraten haben 1-2% zugelegt, als auch die Schwedendemokraten nochmal. Ich denke, das wird halt einfach noch ein bisschen hin und her wandern, bis wir da Endgültiges haben. Aber ich denke, so das grobe Bild ist klar. Patt, liberal gegen links und in der Mitte halt die Schwedendemokraten. Ja. Und dann schauen wir mal, welche Partei aus welchem Lager sich zum Königsmacher machen lässt, dann für das andere Lager. Oder ob es eine GroKo gibt mit völligem Stillstand in Schweden. Das wäre natürlich. Sowas würde ich annehmen, aber dann müssen sie immer noch aushandeln, wer jetzt da der Obermotz wird oder so. Ne? Seufz. Frau. Nimm doch mal eine Frau. Ja, Leute, lasst euch nicht gendern und so und immer schön nah gegen den Kick anhalten. Also hier den kulturmarxistischen industriellen Komplex. Und gegen den Ladenkick selbst, bitte, ja. Gibt es da einen Unterschied? Davon distanziere ich mich. Geht in den Wald. Ja, da, wo noch welcher ist, es ist ja bald keiner mehr da. Ja, ne? 17.280 Menschen wurden wieder aus absoluter Armut hervorgehoben durch unsere Radiosendung. Weißt du, wenn ich sage. Jetzt bin ich enttäuscht. Dachte schon, du hast gerade unsere Zuschauerzahl vorgelesen. Wenn ich Leuten sagen würde, geht auf die Straße, ja, dann ist das auch. Geht in den Wald! Ja, wenn ich sage, geht in den Wald, dann ist es wiederum kein Aufruf. Das ist dann nur eine nette Bitte. Auf Straße ist aber gefährlich. Ja. Schreibt mal noch in die Kommentare, was ihr zurzeit lest, Leute. Das wäre.